Bisschen schwieriger, ja. Das könnte ja, letztes Mal haben wir es wieder vergessen. Ja, so kurzzeitig. Das regeln mache ich gleich nochmal. Marila darf sowieso machen, was sie will. Echt? Das ja. ist super. Das Mikro ist nicht so empfindlich. Du musst ein bisschen vorsichtig sein. Und okay. Du. Ihr habt die beiden empfindlichen Mikros. Und ich habe dieses ganz schwule, schwule Ding auf dem Kopf. So. So, jetzt müssen wir ganz schnell die Mütze überziehen und dann kannst du losgehen. Ja, ja. Ich muss erstmal Alice online schalten. Ach, ich fliege ja dann wieder aus diesem Chat raus. Gut finde ich, dass jetzt das Geblabber. Sterntaste. Und hier möchte ich auch noch. Wo ist denn hier mein Broadcast? Der sagt Star. Jetzt sollten wir überall sein. Jetzt muss ich die Titelmusik von diesem Ding wieder spielen. Kommt laut auf dein Mikro, das ist auf dem Weinbau. Handys habt ihr diesmal alle aus, ja? Oben gelassen. Ich hab's ausgemacht. So, dann sagen wir Hallo, schönen guten Abend. Hoffentlich hört uns überhaupt einer. Ich muss das hätte ich vorher machen können. Ne? Die Kopfhörer aus. Ja, das Kabel verlegen. Ja. Oh. Ne? Wie immer fängt es mal panikartig an. Wir haben heute wieder zwei Gäste. Ich bin so aufgeregt, ich habe zum ersten Mal Gäste, seitdem ich dabei bin. Ach ja, stimmt. Ei, ei, ei. Das war noch fast die letzte in der alten Folge. Nee, das kommt nicht ganz hin. Vom Jahr war die hier, ne? Ja, ja. Ziemlich genau. Unsere lieben Schlemmerkescher aus dem fernen Stuttgart. Doch, Schlemmerkescher ist besser. Unter dem anderen Namen kennt euch ja überhaupt keiner. Genau, Schlemmerkescher passt. Schlemmerkescher passt. Oh, leck mich. Erzähl mal was. Ich muss da noch mal eben was machen hier. Böse Stimmen sagen ja auch, dass hier immer nur Essen geht und wenig Cashen. Ja, deswegen auch Schlemmer vor Cacher, ne? Das hat mich übrigens ein Kilo gekostet, ne? Was hat am ich? Ersten, ey. Ein Kilo? Ja, nächsten Tag ein Kilo mehr auf der Waage. Hör mal, das Restaurant hast du vorgeschlagen. Aber wir waren den Tag auch cashen, also wir waren nicht nur essen. Ja. Das stimmt. Wahrscheinlich all you can eat. Das wird zugeschlagen. Also gut ist schon mal überhaupt kein Sound auf diesem Kopf. Aber schön, dass du hier. Jürgen, ich gebe dir schon mal das Gute. Oh, Scheiße, ey. Der ist aber auch irgendwie nicht eingesteckt da. Nee, das war auch diesmal fies. Das kommt hier durch den ganzen Umbau. Meinst du, war nicht richtig drin? Steck mal rein. Ja, ich probiere es nochmal. Also ihr hört ja, wir machen noch ein bisschen Technik. Wie immer. So, hast du drin? Ja. Ja, das ist gut. Kommt jetzt was? Ich höre nichts. Hallo, 1, 2, 3. Nee, ich höre nichts. Ich nehme den mal mit rüber. Okay. Ich probiere hier mal was aus. Hat der Chat schon mal gesagt, ob er uns hören kann? Ja. Yeah. Das ist gut. Zweimal drücken P. Aber es lässt sich verstehen, das ist doch immer von Feuerwalze immer sein Problem. Ja. Komisch, ich habe Auflagen mit Rücken nicht vergessen. Jetzt kommen schon die Sprüche. Übrigens scrollt das da wieder nicht. Was scrollt da? Ja. Oh, nee. Ja. Der scrollt nicht? Scrollt nicht. Verleck mich, ey. Weißt du, das ist auch so ein Running Gag. Immer wenn wir starten, ist irgendwas mit Technik. Ja. Irgendwas ist ja immer. Ich verstehe auch schon, wenn die ersten mal genervt sind. Aber ja. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich eigentlich nichts höre. Jetzt höre ich was auf diesem. Ja. Scheiße, warum das andere nicht geht, weiß ich auch nicht. Vielleicht muss man einmal reinklicken. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich musste heute alles umbauen, weil wir jetzt wieder Gäste haben. Das war gar nicht mehr geplant, dass wir irgendwie Gäste haben. Und so mit drei Monitoren macht es das Ganze auch nicht übersichtlicher. Ja. Aber... Sieht aus wie eine NSA-Zentrale. So, was checken die da auch so viel? So, dann wollen wir mal gucken, ob das geht. Ja, jetzt haben wir alles. Jetzt können wir so langsam anfangen. Ja. Ist bei mir wesentlich sauberer als bei 1000 Mics. Wie, du wirst das doppelt oder was? Was, ich? Interceptor? Nein, ich meine. Wenn das jetzt wesentlich sauberer ist als bei 1000 Mics? Hört der Stereo. Ja, okay, da haben wir jetzt keinen Einfluss drauf. Also 1000 Mics ist 1000 Mics, da kann ich wenig... Kann ich tatsächlich nichts machen. Irgendwer hatte doch letztes Mal mir einen Tipp gegeben aus dem Chat, wie man das mit dem Scrollen hinbekommt. Ne? Wenn ich den nochmal kriegen könnte. Jetzt geht's aber gerade. Nee, jetzt geht's nicht. Der bleibt wieder stehen, das ist das ja. Ich weiß nicht warum. Okay, wo fangen wir mal mit unseren... Ich muss erstmal mein Evernote damit aufmachen. Du kannst natürlich auch die Maus rübergeben, dann scroll ich immer runter währenddessen. Mein Evernote steht noch auf Möhrensuppe, das hätte ich auch besser vorbereitet, wenn ich gibst du. Erzähl doch, wie es ist. Ja. Ist es schweinekalt? Wir haben Pakete bekommen. Ja. Das haben wir auch schon, das hatten wir, glaube ich, schon verpodcastet. Wir haben es uns noch nicht übergezogen. Jetzt sind wir hier beide. Ja, das können wir auch mit nicht sagen. Zipfelmütze. Aber was wir mal einspielen können, ist die wunderbare Karte, die wir dazu bekommen haben. Ja. Die haben alle schon Ohrenbluten hier und ich mach's. Aha. Hoffentlich halten die Mikros das. Boah, nee, mehr geht nicht. Ich würde ja jetzt sagen, wir machen ein Gewinnspiel draus. Dann muss man erraten, von wo das kommt, aber ich glaube das. Kein Wunder, dass sie so viel Bier trinken, ne? Die Türme so. Das ist so ein. Das musst du nicht ertragen. Das musst du schon mit dem Suff machen. Oder was sagt ihr dazu? Ja, ihr seid schon. Da Nachbarn. Ja, aber das ist nicht unsere Musik. Nein, definitiv nein, nein, nicht. Nein, nein, nein. Du meinst, das strahlt nicht rüber? Nö. Was haben wir noch bekommen? Dazu zwei Tüten. Das waren die Stoffkondome in bayerischer Größe. Da können wir jetzt nicht so viel mit anfangen. Ja, also meine passt wie angegossen. Ja. Ich krieg sogar nochmal. Wir wollten ja dieses Nachtwandern machen im Harz. Ach, da gibt es ja auch eine Strecke für, ne? Ja, genau. Da gibt es eine Strecke und dann werde ich das Ding überziehen und ich krieg noch einen Stift rein und noch einen Stempel. Das passt. Und das dann habe ich die Hände frei. Und das GPS gibt. Komm, wir fangen jetzt mal mit uns an. Und du hast mich übrigens getwittert. Stimmt, hatten wir sowieso. Achso, jetzt gerade. Nee, jetzt gerade nochmal. Also, was haben wir denn noch? Was habe ich mir denn überhaupt aufgeschrieben? Die letzten Kommentare eingehen. Also, den einen Kommentator brauchen wir nicht weiter erwähnen. Das war einfach so hohl, das ist mir einfach zu blöd. Bei den anderen Kommentaren kann man auf gut Deutsch sagen, wir sollen Outdoor weitermachen. Das scheint gut angekommen zu sein. Wollen wir das so nennen? D-Buddy und Tracer in Gefahr? Ja, das ist gut. Ja, gute Titel. Wir gehen klettern nochmal. Ja, erstmal haben wir gegessen. Das war ja auch schon, ne, von den Amis. Oh, ich habe übrigens zu Hause dann nochmal diesen Vanillepudding gemacht, weil ich mir gesagt habe, wenn die Amis was können, dann süß. Mhm. Das hat so geil geschmeckt. Also eine Geschmackseexplosion, wirklich, war süß. Ehrlich? Also, süß, sehr süß. Genau, süß. Brauchen wir im Auto was eigentlich dann. Ja, ja. Also brauchen wir für Schlemmerkescher nicht. Braucht ihr das nicht essen? Braucht ihr da die Fotos gesehen? Ja. Nicht auf die Liste des guten Aufnehmen. Ich denke auch, das muss nicht sein. Hat schon einer geschrieben, wie ich blättern kann? Nee. Nee, nichts. Ich ist am Mikro und Holger wieder ganz weit hinten. Warte mal. Ich kann es jetzt nicht sehen. Also noch näher kann ich mich jetzt auch nicht ransetzen. Nee, das muss auch reichen. Also ich, dann muss ich dich gleich mal ein bisschen... Oh, ich guck mal hier auf unseren Ausschlag, hätte ich fast gesagt. Aber das ist auch nur Feuerwalze. Ja, ja, der hat auch eine einohrige Taubheit. Ja. So, was haben wir noch? Der ist beim Wandern so geschafft gewesen. Wollen wir auf diesen anderen Kommentar, der uns da... Ja, muss man ja auch. Also das Einzige, was ich an dem Kommentar wirklich unterirdisch fand, war dieser Spruch, dass wir Selbstdarsteller und Wichtigtuer sind. Okay. Da fehlt mir klar das Wort aufgeblasen drin. Ja. Also wir wollen immerhin die Weltherrschaft. Ne? Also bitte, wenn du das nächste Mal kommentierst. Also so viel Wahrheit in den Kommentaren. Sag mal, wenn du das nächste Mal kommentierst und es dich überhaupt gibt, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf, dann beachte bitte, aufgeblasen fehlte noch. Kam dann ja auch keine Antwort mehr. Ich glaube, da brauchen wir nicht drauf weiter eingehen. Das war alles irgendwie. Das strotzte vor Unterstellung. Wir haben es auch relativ sachlich beantwortet. Wir sollten uns zwei T-Shirts drucken, wo wir einfach draufschreiben, wir sind wichtig. Das brauchen wir ja nicht, das sind wir ja. Ja, aber dann steht es nochmal drauf. Ich brauche eher ein T-Shirt, da steht drauf Ironie, dass Leute begreifen, dass sie nicht alles so ernst. Vorsicht, dieser Podcast kann Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Ja, ehrlich. Na gut, den lassen wir einfach mal so stehen. Übrigens ist dieser Podcast nur für Erwachsene geeignet. Echt? Also. Nee, wir haben explizit nicht angehakt. Das sollten wir vielleicht machen. Schreibt doch vor, hat der Tracer mich gerade mal rausgeschmissen? Ja, das macht er öfter. Also wenn jetzt der Sound gleichmäßig ist, schreibt das ruhig. Wenn nicht, dann behalte ich es für euch. Also diese Bullenherde, die mobbt mich schon wieder. Also das ist, weißt du, es ist so eine Lüneburger Gegend. Das ist eine ganz schlimme Gegend, ganz schlimme Kescher. Weißt du, was der Brüller ist, ne? Ja. Auf meinem Explorer, den ich hier benutze, das grölt der ganze Scheiß. Falsches Betriebssystem wahrscheinlich, oder? Anders, da wie da? Einmal von der falschen Firma gekauft, Jörg. Nee, ich glaube, nicht kaufen heißt zweimal kaufen. Ich glaube, das hat was mit dem Anklicken zu tun. Achso, ich dachte, mach mal eben weiter. Ich mach mal eben was Technisches. Ich versuche die mal zu tauschen. Ich bin übrigens immer noch weiter hinten. Also, du bist immer noch weiter hinten? Müssen wir mal die Schlemmerkescher fragen. Also, noch näher geht nicht. Nee, noch also, näher geht nicht. Du sitzt direkt davor. Mehr geht wirklich nicht. Du bist immer noch beim Ausatmen kommen schon die Nasenhaare an das Mikro. Also. Ja, bei dir ist der Ausschlag hier völlig normal. Ja, fast schon im Roten. Ich meine, sozusagen, ich kann dir noch ein bisschen geben. Ja, so. Ja, probieren wir mal. Ja, sag Bescheid, wenn es immer noch schlimm ist. Ich regel gerne nochmal nach. Das müssen wir ja auch irgendwann mal hinkriegen. Das scrollt immer noch nicht. Nee, das ist mir klar. Auf dem dort scrollt es nicht. Aber auf dem der jetzt kommt. Oh. Jetzt kommen Hightech. Jetzt kommt Tricks. Ja, jetzt. Also damit die da draußen nicht ganz doof sterben. Wir haben hier, ich hab an diesem Notebook 3 Monitore. Tanja leider nicht. Außerdem lasse ich wachsen. Ich will die unten zusammenknoten, so outdoor-mäßig. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das jetzt da weiterhin scrollt auf bei eurer Seite. Das fliege ich wahrscheinlich gleich selber aus dem Chat. Klingt, als wenn alle anderen über Jörgs Mikro reinkommen. Das ist unwahrscheinlich, weil ich habe als Einziger das Ding auf dem Kopf hängen und laufe hier durch die Gegend. Also von daher, nein. Der macht nämlich nebenbei sauber, das muss man auch mal so sagen. Also bei mir im Kopfhörer bist du jetzt klar lauter als ich. Also von daher müssen wir mal ein bisschen weiter gucken. Was haben wir noch? Den Spruch konnte ich mir einfach nicht. Ja? Wir gehören jetzt auch weiterhin zu den Podcasts, die nur Koordinaten vorlesen. Tut mir das Seele weh. Den musste ich einfach bringen. Wir sind ein, sag's doch, wie es ist. Wir sind ein Zahlensender. Wenn ich weiß, was das bedeutet, ist nicht so schlimm. Braucht ihr auch nicht. Übrigens, auf MixlR chatten wir nicht, sondern im IRC. Guck einfach mal auf podcastkeller.de, da ist das alles irgendwo aufgeschrieben. Oder helf ihm mal einfach bei MixlR und sag ihm, wo der IRC-Chat ist. Du, letztens war meine Frau im Chat und ich habe das nicht erkannt. Das scrollt schon wieder nicht. Ein Drama zu Hause. Ja, ganz Schatz, hättest mich auch mal grüßen können. Mensch. Das ist schwach. Das scrollt schon wieder nicht. Nee, ich weiß das auch nicht. Also, das ist mir. Hast du vielleicht das Falsche rausgeschmissen? Nee, das ist mir unbegreiflich, ehrlich. Jetzt scrollt's. Gerade ist es gescrollt. Echt? Vielleicht, wenn ich es da drauf stehen lasse. Ja. Achte mal drauf, ob es so bleibt. Ich lasse es da einfach mal. Achso. Schreibt mal bitte was im Chat. Wenn das da scrollt, hat das den Nachteil, dass ich hier nicht versehen kann. Naja, egal. Ja, wenn ich weiß, was das bedeutet, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wir bleiben dabei. Wir machen hier nur Koordinaten vorlesen. Da wissen wir wenigstens, was wir tun. Wir müssen nochmal kurz aufklären. Podcast Teller TV heißt nicht, dass wir jetzt live jetzt sag nicht die ersten Suche nach der Kamera. Ja, doch, da gab es schon welche. Ich glaube es nicht. Es scrollt nicht. Naja, es scrollt nicht. Wir haben tatsächlich eine Kamera, aber die ist noch nicht im Einsatz. Die heben wir uns auf, wenn wir nackt putzen. Deswegen übt der Jörg heute auch schon und ich habe auch schon die Mütze auf. Und dann wollen wir mal sehen, wie das in der Bewegung dann aussieht. Und ich kann diesen verkackten Chat im Moment nicht folgen. Komm, wir müssen einfach mal raus. Wir müssen den Chat nochmal. Ja, rein. Mach erstmal mit der Themenliste. Fang mal an. Ich will mal eben was machen. Mit der Themenliste? Ja, ich habe ja zur Not noch ein paar Geräte hier. Ich werde jetzt erstmal den Chat ändern, damit ich wenigstens mal folgen kann hier. Hast du dich jetzt eigentlich bei diesem Tippi-Tappi-Mega-Event angemeldet? Boah, schrei so, ja. Ich bin zu leise, höre ich im Chat. Nee, du kannst nicht immer noch zu leise sein. Das geht gar nicht. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der den Chat nicht mitkriegt, weil er nicht scrollt, dieses Stück Scheiße. Ich bin da so online, ey. Wir brauchen einfach noch einen, der die Technik bedient. Ja, wir haben doch jetzt heute genügend Hände da. Genau, wir können, gib uns eine Maus. Gib uns eine Maus und dann machen wir das. Scrollen, ja. Jetzt hast du aber... Ja, da gebe ich dir eine Maus, aber dann sehe ich im Moment noch nichts. Augenblick, wir machen das gleich. Ist nicht einfach, ne? Nee. Ja, und der Akku von diesem Scheißding ist auch leider gleich alle. Nein. Die schweigende Mehrheit. Ja. Der Technik-Podcast für Beginner von Beginner. Das übliche Chaos am Anfang. Kein Wunder, dauert der Podcast immer 3 Stunden. Ja, das ist immer so. So 2, bis wir irgendwie anfangen. Und ja, dann 15 Minuten für die Themen und dann feiern wir uns nach 15 Minuten selber. Und dann was für Themen? Ja, wir müssen uns ja auch aufblasen, unsere Wichtigkeit. Deswegen machen wir den Podcast, ja? Also noch mehr geht aber nicht, dann platzen wir. Und die an meiner, dass ich die Dings angegeben habe, wo man was hinschicken kann, wurde auch bemängelt. Oh Mann, ey. Jörg, aber wenn du den Monitor so stellst, also wenn du ihn ein bisschen drehst, dann kannst du was drauf sehen auf dem Großen und wir auch. Ich gucke dann halt so seitlich drauf. Ich fange jetzt noch an, das Ding zu drehen, ja. Muss doch mal sehen, ja. Weißt du, was wir auch machen können? Wir könnten einfach stoppen. Nee, wir fangen jetzt mal von einer halben Stunde weitermachen. Du hast doch die Liste da auch. Fangen wir mit deinen Themen schon mal an. Also ich wollte jetzt ja nochmal, du warst hast dich jetzt angemeldet bei dem Tippitappa? Ja. Hast du jetzt wieder Tent oder hast du schon bezahlt? Nee, bezahlen konnte ich ja nicht. Ich sollte ja angeblich innerhalb von 2 Sonnenaufgängen eine Abrechnung bekommen, die bis jetzt wohl noch im Sonnenaufgang hängt. Wirfst du auch Tomahawk oder so? Oder hast du das Menü gewählt für den kleinen Falken? Oder? Ich gestehe ein, dass das etwas unübersichtlich war. Das heißt, mir ist nicht klar, was man für welches Geld bekommt. Da stand irgendwie, man konnte, glaube ich, mit... Scrollt der jetzt oder hat es einfach aufgehört? Ja, scrollt immer mal so eine Zeile, dann hängt er wieder. Ah. Ja, stimmt, jetzt sieht man es. Jetzt hängt er wieder. Nee, da stand, du kannst einmal Eintritt buchen, ich glaube für 9,50 Euro. Ja. Wieso, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Und dann kannst du noch mit Coins, dann kannst du dir noch ein Frühstück zurecht machen mit T-Shirts in verschiedenen Größen. So, jetzt reichen wir gerade eine Maus rüber, die sorgt dafür, dass Essen und Getränke vom Tisch fliegen. Wollt ihr nur Unterlagen? Ja. Die 59 habe ich gesehen und dann konntest du irgendwie mit Zubehör. Ich fand die Coin total nett, ich stehe ja nicht so auf Coins, aber die fand ich echt gelungen. Also ich habe das Paket mit der Coin gebucht. Sehen wir uns ja dann da. Ja. Oh Gott. Hast du denn auch die andere gebucht? Es gab ja noch bis zu 22 Euro mit. Ich weiß. Nee, also mit T-Shirt brauche ich ja nicht. Ich habe ja meine eigene Fahne. T-Shirt gab's, stimmt. Mhm. Ja. Und mit Coin und dann gab es aber noch einen mit allen Attraktionen. Aber ich habe die Attraktionen nirgends gefunden. Ja, das war doch dieses Tomahawk-Werfen und fällt mir jetzt spontan genau, ein. Genau, und würde mich jetzt mal interessieren. Ja, wenn ich jetzt rausgehe, bin ich nicht mehr im Chat. Okay, ja, das sehe ich an. Also Tomahawk werfen war jetzt nicht das. Ich finde es total spannend. Wann fährst du denn da hin? Freitag oder Samstag? Machen wir jetzt hier gleich mal fest. Das ist Samstag ist das Event. Das ist doch nur Samstag, ne? Ja, aber Freitag ist ein Vor-Event. Ihr müsst doch wissen, wann das ist doch. Ja, wo müsst ihr das wissen? Ist das schon offiziell? Ja. Das ist doch offiziell, die beiden haben es doch gepublished. Achso. Ja. Also habt ihr. So. Haben wir. Habt ihr euch das durchgelesen? Ja. Ja, natürlich. Es muss ja den neuen Mega-Guidelines entsprechen. Genau. Die heißen? Achso, dass man das locken kann, ohne dann Eintritt zu bezahlen. Zum Beispiel. Stimmt. Das steht auch extra nochmal dran, dass man das an dem Counter da auch machen kann. Mhm. Jetzt stellst du mich wieder leiser. Ne? Nee, ich guck mal. Du kannst ja auch draußen irgendwie unterschreiben. Das ist, sie haben es ja schon, das muss man ja lassen. Also das ist ja alles gemacht, was da gemacht werden muss. Da gibt es ja überhaupt nichts zu kritteln dran, finde ich. Ich finde die Gegend ja so toll. Das sind ja nur tolle Menschen. Deswegen weiß nicht, ich kenn das überhaupt nicht da. Da kommt die Hälfte unserer Hörerzahl her. Ja, das von unseren vier Hörern kommen zwei daher. Genau, ja. Nee, das ist ein bisschen weiter weg, oder nicht? Das ist da. Das ist die Gegend. Das genau da in der Ecke. Falsch abgebogen bis in Holland. Deswegen ist da das grenzüberschreitende Mega-Event. Das heißt, ich war da? Ja, dann brauchst du ja gar nicht mehr hin. Ja, ich habe doch die... das Vielwahl haben wir da getroffen. Aber war das... Ich wusste nicht, dass das... Die Schlepper gibt es also da. Ja, das hast du gut gemerkt. Nicht nein, so sehr schnell, aber das hast du gemerkt. Sind zwei Stimmen im Tattoo. Die kommen auch nicht so zu Wort hier. Das ist aber das kennt ihr. Oh, das passt ja noch. Wir melden uns dann schon, wenn es passt. Ja, ja. Okay, ich wollte gerade sagen, ich könnte euch auch ein Touchpad geben. Ihr könnt doch nicht mal sagen, ihr sind am Schlemmen. Ich meine, ihr könnt auch mein iPad haben, das könnt ihr auch. Nee. Wir hören euch gar nicht zu und wir müssen uns ein, was brauchen. Unser Essen ist dünn geworden, das muss ich auch sagen. Ich werde jetzt mal ein paar Vanillekipferl, glaube ich, essen. Und ich werde jetzt endlich mal anfangen, auch mal ein Thema zu machen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange mein Akku bei diesem Surface hier hält. Was ist passiert denn dann? Sind wir dann wieder raus? Was, wenn das Akku hier weg ist? Ja. Nee, dann kann ich nur wieder nichts folgen. Also. 15 Kilometer von hier. Ja. 5 Kilometer vom Multi, das blaue Wunder. Ja, den haben wir gemacht. Eben. Ne? Ist ja nicht du kennst ihn, ne? Wir haben den bei der vorletzten Station. Ich weiß. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich finde den nicht gut, dann sind alle wieder beleidigt. Dabei finde ich den ja nicht schlimm, nur ich habe da keinen Spaß dran gehabt. Mir waren das eindeutig viel zu viele Stationen. Also Micha, du könntest ja mal überlegen, ob du da hinfahren würdest. Also in meinem Auto ist noch ein Platz frei. Ich wollte nicht alleine runterfahren. Ich komme nicht. Und der Doktor braucht noch ein bisschen. So Insider, die ich hier so... Kann ich dir helfen? Ja, ist da Vitell bei? Boah, ist das heute wieder viel. Ja, aber na egal, die Leute hören es halt. Nee. Okay, hole ich mir gleich. Ein Cola könnte ich dir anbieten. Ich streue jetzt erstmal einmal was Sachliches ein, damit wir wenigstens mal einen Anfang geschafft haben. Wieso? Das ist doch völlig in Ordnung so. Achso, wie bei Tippitappi waren wir schon. Du hast den anderen übersprungen. Was? Moment. Achso, ich bin ja auch bei dir, ne? Ja. Nee, habe ich nicht. Das sind Koordinaten. Achso, Empfangsqualität Handys. Ja, das wollte ich nochmal so einstreuen. Das interessiert bestimmt, weil lies mal den Link in Ruhe vor. Bis dahin habe ich mir auch Vitell geholt. www.pocketnavigation.de/2013/12-top-smartphones-gps-vergleichstest. Und was geht's jetzt dort? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe da nicht drauf gedrückt. Wahrscheinlich ist die Empfangsqualität von Handys getestet worden, wie die im Wald funktionieren. GPS. Ja. Ach, der GPS-Empfang der besten und bekanntesten Handys. Oh, das ist so schlimm. Meine Frau hat ja diese Groundspeak-App drauf und immer, wenn wir das Teil anmachen, das dauert ewig. Kein Empfang. Echt? Ja. Ja, aber das liegt am Handy dann und nicht an der App, oder? Ja, nö, das liegt wahrscheinlich am Provider oder am Mobilfunkunternehmen. Nee, bei GPS? Naja, du gehst ja da rein und machst erstmal eine Umkreissuche nach Geocaches. Da brauchst du ja erstmal Netz. Ach so, ja, okay, klar. Und dann saugt es das auch ziemlich schnell leer. Okay, ja, das ist aber GPS. Da bist du nach 2-3 Stunden mit dem Handy am Ende, ja. Sondern du hast einen wirklich guten Akku. Das Note 2 kann ich ja sehr empfehlen. Das läuft wirklich ewig. Das ist von Samsung? Ja, da war ich gerade mit. Hör auf mit irgendwelchen Geräten von Samsung. Ja, Samsung fängt langsam an belästigend zu werden. Da kommen lauter Meldungen, dass sie mir wieder irgendwas anreden wollen. Aber ansonsten ist das Gerät ist echt gut. Und ich habe gerade nur AirGo gemacht. Also kann ich mich überhaupt nicht. Guck mal, ist das nicht? Das ist ja, perfektes cool, ne? Service habt ihr hier. Einmal kurz, boom, gleich drin. Ja, und wer war jetzt der Sieger dieses Vergleichstests? Hast du nachgeschaut? Nee, da bin ich noch gar nicht zugekommen. Okay, aber. Ich hatte das noch rausgesucht, weil ich mit Sicherheit mir, oder ich war mir sicher, dass das die Leute zumindest interessiert, oder viele, mich nicht. Ja, ich nehme aber mein GPS immer. Wir nehmen auch unsicher auf unsere Hörer ab und zu. Ja, ich nehme immer nur mein GPS. Also mit dem Handy, das ist überhaupt nicht. Ich Wurstfinger, ich alt, ich doof. Ich brauche GPS. Also mit dem Handy. Ja. Cachen kann ich nicht. AirGo, das ist das höchste aller Gefühle. Da habe ich jetzt einen gerade gemacht, wieder hier auf dem Friedhof in Oehlendorf. Der ging auch fast anderthalb Stunden so. Der ist schön, der Friedhof in Oehlendorf. Ich finde ihn schöner als Ohlsdorf. Muss ich sagen. Weil der ist zwar kleiner, aber der ist grüner noch. Und etwas aufgelockert. Ohlsdorf kennt ihr doch bestimmt auch, ne? Also die kommen bestimmt nicht hier hoch und gucken sich Friedhöfe an, oder? Nee, das ist ja, wir wissen aber, dass das ja irgendwie der größte Parkfriedhof irgendwie Deutschlands oder irgendwas also, ist. Das schon bekannt. Würde ich nicht Friedhofen. Da müssen wir nächstes Mal hin, wenn ihr wieder hier seid. Da denkt mal mit dran. Ist gut, dass wir den noch nicht kennen. Das ist echt ein Erlebnis. Da fahren 3 Buslinien rüber. Also das ist wirklich ein cooles Teil. Da gibt es auch tolle Grabmäler. Und also die gibt es in Bremen auch. Das ist der Riensberger Friedhof. Könnt ihr dann von dem Friedhof nach Bremen nochmal zum Riesenberger? Ja, also einer reicht dann pro Besuch, denke ich. Wir müssen es auch nicht gleich übertreiben. Der liegt aber kein Cash drauf, glaube ich. Da liegt nur einer davor. Ist der denn auch so groß? Der ist nicht so groß, aber der hat so künstlerisch anspruchsvolle Grabmäler, Skulpturen. Okay. Schick. Riesenberger Friedhof. Drehst mal ein Stück, oder? Du bist so schwer. Ja, das reicht schon. Nee, ist nur, dass du hast du Probleme? Soll ich aufmachen Tür? Nö, alles gut. So, hört sich so. Ja. Nee, Oehlendorfer Friedhof ist ein Stück kleiner, aber auch noch groß genug. Da gibt es auch nur eine Letterbox drauf, die auch sehr kurz ist. Im Prinzip ist das eigentlich hier ein Multi, ich weiß gar nicht, wie das Letterbox gelistet ist. Ein Stempel im Pfeil war. Ja, klar. Ja, das ist tatsächlich so. Da kriegst du Angabe. Und ein AirGo, komplett über den gesamten Friedhof. Ist von Alzerdrache. Und der AirGo ist wirklich, also ich finde ihn gut. Der hat ohne jeden Schnickschnack, der zeigt ja einfach die schönsten Stellen auf 8 Kilometer, glaube ich, waren das. Ja. Erklärt ja mit kurzen Worten, also nie über eine Bildschirmseite, was ich echt wichtig finde, weil manche schreiben, das liest doch kein Mensch. Und von daher hat mir der gut gefallen. Und auch der Feinde war zwar auf dem Friedhof versteckt, weil es nicht anders ging, aber an der Stelle, wo es wirklich den Friedhof überhaupt nicht tangiert, und mit einem Spoiler, das Ding hätte es auch öffentlich hinhängen können. Also finde ich in dem Fall sogar gut. Also du musst nicht suchen, da steht haarklein drin, wo du den findest. Ja, mach ich den nochmal. Also, ja, das macht echt Spaß. 6-8 Kilometer Fahrrad oder zu Fuß. Ja, übrigens, Karl Carstensen liegt auf dem Riensberger Friedhof. Wer? Ja. Karl Carstensen. Ist das der Präsident? Ex-Karl Carstensen. Ex. Ja. Also wenn er da liegt, Ex, weil er da liegt. Ja, Ex haben wir mehrere. Der letzte hat ja nicht so lange gemacht. Wie ist das Flair? Mehr Friedhof, mehr Park wahrscheinlich. Nee, mehr Park. Also in Ohlsdorf. Wie ist denn das Flair dort in Ohlsdorf? Ohlsdorf ist tatsächlich mehr Park. Da sind zwar jede Menge Gräber und Grabsteine, aber ist mehr Park. Warst du auch schon da? Nee, noch nicht. Also ich würde sagen, mehr Park. Du musst gerade lachen aufgrund der Kommentare. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde es also mehr als Park bezeichnen in Ohlsdorf, weil da ist auch richtig was drauf los. Da kann man überall parken, also mit dem Auto auch rauffahren, das ist auch angenehm. Überall stehen lassen, das ist alles sehr großzügig gehalten. Und es gibt echt, also das Ding ist wirklich groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Caches es da drauf gibt, jede Menge. Und die meisten sind auch so gemacht, dass sie keinen Trauernden stören. Das ist bei Hans Albers zum Beispiel, das ist in der Nähe einer, dass man mal sieht, wo der da liegt. Dann gibt es da ja so ein paar Gruften, die wirklich, das sind ja Einfamilienhäuser fast, da sind auch meistens noch 1-2. Also das geht eigentlich. Und ich glaube, 1 oder 2 wäre große da auch drauf. Hast du einen GC-Code? Nee. Du wolltest gerade von Letterboxen reden. Ich habe ja diese Wanderung gemacht, 2013. Ja. Da gibt es diesen Königinnenweg, also so einen Wanderweg. Und da hat die Gemeinde tatsächlich echte Letterboxen aufgestellt. Also es ist immer so ein Kasten, dann steht da oben drauf, was weiß ich, hier ist der Jäger, bla bla bla, und dann machst du das auf, dann wird ein bisschen Text erzählt was hier zu sehen ist und ein Stempel. Und mit diesem Stempel kannst du dir dein Heidediplom. Ah ja, von diesem Heidediplom hatte ich schon gehört, ja. Ja, ja, das ist mir alles immer so, das ist so Punkte sammeln, das ist ja fast wie Geocache. Dass da noch keiner drauf ist, unten drunter meine Letterbox zu hängen. Weißt du was, oben drüber den Stempel, das Ding steht ach, da. Stimmt, ja. Ja, aber da können wir gleich nutzen, den Stempel. Ja, Letterboxen wären sowieso, habe ich das Gefühl, im Moment wieder modern oder was. Also hier sind die, da müsst ihr doch viel bessere Überblick haben. Wie ist das mit Letterboxen? Wären die bei euch auch mehr so gefühlt? Ich habe hier oben das Gefühl, dass wir im Moment echt so eine... Du meinst wegen der... Wir haben ja oben ja diesen Challenge-Cache. Und deswegen vielleicht. Wir haben ja, die Sigibär hat ja 7 Letterboxen reingelegt. Ja, das ist doch ein Challenge. Na, es gibt einen Challenge-Cache. Locke 7 Letterboxen an einem Tag und... Dann kannst du diesen locken. Scheiße. Okay, das könnte natürlich sein, aber ansonsten würde ich sagen, sind nicht mehr geworden. Da siehst du, ich werde alt, sowas kriege ich rein mit denen. Nein, ich dachte, der legt die, weil er Letterboxen, dann geht da schon wieder um die Challenge. Die hat aber jemand anders gelegt. Und da gab es ja schon mal 5 von Seba und, ne, und jetzt kannst du 7 machen und das teilnehmen. Da legen sich also mich würde mal interessieren, ob die Seite es gibt ja auch diese Seite letterboxing.com oder weiß ich nicht. Da gibt es eine Seite? Ja, das ist ja eigentlich. Aber jetzt nicht von Groundspeak. Nein, das ist aber, die Letterbox sind ja von Groundspeak integriert worden, wenn ich das richtig sehe, als Cache-Art. Ja. Aber eine Letterbox an sich ist ja, da gibt es auch eine Seite, die wir auch. Genau, das ist ja ein komplett anderes Spiel. Also Letterboxen an sich ist ja ein eigenes Spiel. Die heißen ja auch Hybrid, glaube ich, ganz korrekt. Die bei Groundspeak heißen Hybrid, ja. Das würde mich mal interessieren, ob die Seite noch gut, ob das noch jemand macht, ob das jemand mit Lust macht, ob die dazu Wechsel haben. Doch, ja, das glaube ich hier alle mal. In irgendeinem Podcast hatte ich mal 2 gehört, die waren in England unterwegs. Ja, ja, genau, in Dartmoor hat es da sehr viele. Ja, genau, die hat darüber erzählt. Ja, ja, das funktioniert auch noch. Die haben da ihre Fans. Genau, das und ich glaube, so in Rheinland-Pfalz in Deutschland ist noch ziemlich viele Letterboxen. Also richtige Letterboxen, nicht die hier von Groundspeak. Ja, gibt schon noch. Ich finde die Idee gar nicht so übel. Ich finde die Idee, eigentlich ist das Geocache, ne? Es ist ja so, du stehst an irgendeinem Punkt. Und dann sagt er, ja, jetzt such entweder den Baum oder geh die Straße nach Südwesten und an der nächsten Hecke biegst du rechts ab. Das ist ja mehr Interaktion mit der Natur. Geocaching ist ja meistens so, GPS, noch 300 Meter. Du guckst eigentlich nur auf deinen GPS, bis es Piep macht. Nee, das tue ich eigentlich nicht, aber die kürzeste Weg ist eine Gerade. Das ist durchaus ein Satz, der bei mir so stimmt und den ich aber auch mag am Cachen eigentlich. Also man muss ja nicht alles kaputt trampeln, aber ich laufe schon ganz gerne auch mal quer durch. Jetzt ist der Herr Schlemmer-Cacher zu da. Ach, ich hab's gehabt. Ach, bin ich doch hier nicht fertig, ey. Letterboxing-Ohr. Ich werde auch ein bisschen lauter reden, dann klappt es schon. Nee, du redest schon laut genug, das kann nicht sein. Wahrscheinlich haben die sich vorher irgendwo getroffen und verabredet. Genau, sich. Heute verarschen wir die mal richtig. Und sagen immer zu leise, bis dir irgendwann die Ohren bluten. So, jetzt habe ich drehe mal ein bisschen höher, bis alle am Anschluss sind. Bei Neues. Dann müssten alle rüberkommen, okay. Bin ich der Einzige, den man nicht mehr hört, das ist auch mal okay. Okay, jetzt müssen wir einen nur mal reinniesen. Letterboxingermany.de. Also, ach, ich liebe den Chat, ne? Das ist wirklich, muss ich mal sagen, ist aber klasse immer. Okay, aber jetzt kommen wir ganz durcheinander. Empfangsqualität haben wir ja mal genannt. Für die das interessiert, ich glaube schon, dass da einige echt dran interessiert sind. Tippitappi, ja, ich fand das, wenn man nicht die Formulierung nehmen, die ich hier stehen habe, aber ich finde das mit den 1500 Begrenzung immer noch nicht schön. So, das ist jetzt nett formuliert. Aber wenn es funktioniert, warum nicht? Aber grundsätzlich fände ich es nicht schlecht, wenn bei Megas irgendwie keine Begrenzung gäbe. Ja, wenn du immer die Location findest, ist das ja kein Problem. Also ich sag mal so, man kann natürlich immer sagen, du musst das immer besser machen, das sehe ich auch so. Andererseits sage ich mir, wenn ich jetzt auch noch anfange, dann haben wir bei jedem Dorf eins. Also, dann sind wir bei 365 Megas im Jahr. Ah, das ist auch zu viel. Also in Hamburg Mega zu machen, ist glaube ich nicht möglich, aus gewissen, dafür sind wir zu aufgeblasen wichtig. Ohne uns geht sowieso nicht. Genau. Und dann wird es noch 2 Häuptlinge wieder mehr, also ich glaube, das funktioniert. Aber wo, dieses auf 1500 Anmeldungen begrenzt? Oder auf 1500 Leute, die gleichzeitig auf diesem Gelände sein können? Nee, Anmeldung. Anmeldung. Also, nee, Personen, glaube ich. Oder Personen. Weißt du? Personen. Person? Personen. Keine Tents. Nein. Okay, Personen, ja. Okay, dann muss ich ja noch schnell. Ja, naja, das der Nachteil war tatsächlich, im ersten Moment hatte ich überlegt, kriege ich jetzt eine Anmeldung? Also ich musste, ich hatte mir das Hotel dann so geholt schon, dachte, 1500. Es waren, glaube ich, 750 Willetents oder so schon gelockt. Wenn du jetzt 2 Personen im Schnitt rechnest, dann habe ich nachher das Hotel und eine schöne Unterkunft, aber komme nicht aufs Gelände. Ist eigene Schuld dann, gar keine Frage, aber ich finde es einfach komisch. Ja gut, ich halte mich auf Megas auch nicht so ewig auf dem Gelände auf. Also ich rede da viel, aber ansonsten bin ich auch drumherum. Hey, was soll ich da denn? Cachen. Ja, wo ich dann Schlange das stehe. Das Essen zum Beispiel. Ja, ganz wichtig. Das gehört in jedem Fall dazu. Essen ist ganz wichtig, aber da habe ich ja mal zwei, die nehme ich mit. Da freue ich mich. Zu guten Locations, muss man so sagen, ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, ich bin tatsächlich meistens, seid ihr doch auf dem Gelände, oder? Ja, genau, so Leute zu treffen. Die letzten, ja, sind wir immer essen gegangen, ja, aber trotzdem einige mal auf dem Gelände. Cashen kann ich auch sonst. Ja, aber ich... Ja, tatsächlich, um Leute zu treffen. Also wir waren, das letzte, wo ich war, war, ich glaube, Berlin, auf dieser, wie heißt das, der Spreepark. Mhm. Und ja, da sind wir dann halt über das Gelände gelaufen, haben ein paar Leute getroffen, waren nach dreieinhalb Stunden fertig. Ja, was will ich dann so bei der lang, Hitze? So lange rede ich aber mit dem ersten schon. Ja, dann gehe ich ins Hotel und habe mich in eine Strandbar. Da kennst du nicht genug Leute, glaube ich. Ja, ich kenne nicht. Das liegt daran, weil ich meine Fahne nicht mit hatte. Ja. Weißt du, mit so einer Tracer-Fahne. Ja. Ich weiß, das Zelt muss auch gekennzeichnet sein. Genau, und nur 10 Autogrammkarten, die waren natürlich weg wie nix. Du musst dich auch nach dem Event beschweren, dass sie die alle auf den Keks gegangen sind. Nee, ja. Wir wollen ja nicht hier, wir wollten heute so, wir wollten weitermachen, ja. 928 Willetens aktuell beim Tippitappi. Das ist echt viel. Tippitappi. Wie, ist das falsch? Mhm. Oder was? Tippitippitapp heißt es. Tippitippitapp. Da steht Tippitappi. Auch, das klingt aber auch nett. Wir sind die Indianersprache nicht mächtig. Stimmt. Nee, aber finde ich grundsätzlich. Oh, Tresor ist rausgeflogen. Guck mal. Ja. Nee, finde ich aber grundsätzlich. Jetzt habe ich ja meine Anmeldung. Ich bin gespannt, was da auf uns zu. Finde ich an diesem Event immer noch. Es gibt ein Hauptevent, Punkt. Und nicht, es gibt ein Vor- und ein Frühstücks nach und ein Mittag nach und abends. Gibt es doch schon wieder? Es gibt ein Meet and Greet davor. Ach nee. Am Freitag. Ich dachte, endlich mal gibt es ein Event. Ja, aber das findet in Holland statt, muss man dazu sagen. Und das ist ja auch die Idee dahinter, dass es ein grenzüberschreitendes Event ist. Ach so, das ist international. Ja, okay, dann, wenn es wie so das eine ist. Aber ich mag es manchmal nicht mehr mittlerweile, wenn du zu einem Mega gehst, und alles mitnimmst, hast du irgendwie 8 Event-Points am Ende, weil was ich für Events. Mittags gibt es noch eins und Abend und dann gibt es noch eine Mittagskaffeeausgabe und. Ja, das ist ja seitdem er über 10.000 ist, ist er dann ein bisschen beruhigter. Unter 8.000 hat er auch immer noch das Zittern bekommen. Ich brauche. Nee, ich weiß ja, wie man kriegt, die man nicht hört, ne? Also ist ja kein Thema. Psst, nicht so laut. Ja. Du drehst mich doch immer weiter mit ein, das ist auch okay. So. Jawohl. So, was haben wir denn noch? Tippitappi, haben wir da noch was Wichtiges zu? Nö. Besser, wir sagen nicht so viel, sodass wir alle noch unsere Plätze bekommen. Ja, stimmt, noch habe ich nichts bezahlt und nichts bekommen. Was mir da gefallen hätte, wenn man so in die Indianerkleidung gehen müsste, weißt du, wie in diesem bayerischen, wo du mit der Lederhose kommst, hättest du da halt mit so einem. Dann wäre ich definitiv zu Hause geblieben. Also, du darfst da sicher in Indianer-Klamotten kommen. Du hast doch jetzt dieses blaue bayerische Tütchen. Ja, das passt ja nun gerade nicht so. Stell dir vor, Amerika vor langer Zeit, ein Indianer mit so einem blauen. International, das ist halt bayerischer Indianer. Da schwitze ich ja nur drin. Also. Nee, auf das Event bin ich tatsächlich sehr gespannt. Da kommen, glaube ich, ganz viele auch von den Hörern, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, von unseren dreien. Und dann wir beide auch noch. Da könnte man ja vielleicht so ein Hörertreffen mal andenken. Am Sonntagmorgen oder so. Ohne Event, Punkt. Am Sonntagmorgen? Ja. Oder bleibst du nur den Samstag? Kommt ihr eigentlich auch? Ja. Wahrscheinlich nicht. Ihr habt den Scheiß gepackt, also müsst ihr auch kommen. Ja, aber unser Patenkind hat in dem Wochenende Konfirmation. Nimmt er mit? Da muss man Opfer bringen. Indianer-Konfirmation. Ja, das ist was Neues. Indianer-Konfirmation, ja. Freut sich bestimmt. Eigentlich komme ich, glaube, am Freitag schon runter. Ja, ich auch. Und na, ich weiß nicht, ob Sonntag, ja. Ja, wir können ja noch mal überlegen, dass das noch passiert. Samstag wäre ja irgendwie besser. Abends so, wenn die Sonne untergeht, machen wir unseren kleinen Gesang. Abends. Tanz ums Lagerfeuer oder irgend sowas wie Ja, nicht, dass dann Regen kommt. Ja. Mit den beiden Zipfelmützen, bis die Feuer fangen. Das kann ruhig regnen. Wir wollen irgendwo eine Telefonzelle, da reicht ja für unsere Hörerschaft. Da haben wir uns schon drauf geeinigt. Ja, das reicht sowieso, weil die ja nicht mehr zum Zumachen sind. Es gibt ja keine Zellen mehr. Stimmt, das ist ja auch. Wusstest du, dass die meisten auch noch so einen Hotspot haben? Nee, ich wusste nur, dass die meisten Cash unten in diesem Ding haben, da, wo das beim Sauber machen. Ja, die Dose, die beim Sauber machen, dann jedes Mal verschwunden. Diese Favoritenmunde. Genau. Grandios. Ist auch ganz neu. Kennt fast keiner das Versteck. Wenn du da hinkommst, ich weiß immer gar nicht, wo ich suchen soll. Also beim ersten Mal, habe ich mich auch ein bisschen. Aber es gibt auch noch andere, dann ist das nämlich als eine Metallplatte neben dem Telefon angebracht. Ah, mhm. Ich glaube, ich fahre da doch nicht hin. Also romantisch mit Jörg zusammen am See sitzen. Also wenn das jetzt ein Mädel geschrieben hätte, aber schreibt Feuerwalze jetzt, kriege ich Schiss langsam. Mit viel Schatten und die Sonne von vorne und Feuerwalze so von hinten, das ist okay, das kann romantisch sein. Oh, ich weiß nicht. Ein Rudel Schwäne fliegt vorbei. Nur Bücken darf sie nicht. Gut. hast du denn gesehen, dass, also ich finde Georg Kescher immer wieder, es ist großartig. Nicht, dass wir euch hier ganz tot reden, wenn ihr einen Nick habt. Ne? Nee, wir melden uns schon. Also solange wir hier noch Proviant haben, ist alles okay, gut. Das ist ich nehme erstmal so eine Maus nochmal. Also es wird jetzt schon gestritten über das Germany's Next Top Schaf. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Was ist das denn? Das ist ein Coin. An mir auch, bis ich dann dieses Ding in Facebook, glaube ich, gelesen habe. Also Sepp und Bertha haben wohl eine... Das habe ich gar nicht verstanden. Habt ihr mal das mitgekriegt? Was haben die mit diesen... Haben die diese Idee gehabt, die schönsten Schafscoins auszusuchen? Oder wo kam die eigentlich her? Das habe ich nicht ganz... Wo die Idee herkam, weiß ich nicht. Ob das tatsächlich jetzt von Sepp und Bertha direkt kam oder von irgendwelchen... Coin. Also auf jeden Fall sind die 20 Coins und da sollte die schönste ausgesucht werden, wenn ich das nicht verstanden habe. Nee, es war ja immer dieses Schaf, glaube ich, ja. Unbekleidet und es sollte eben bekleidet werden. Ah, okay. Also genau. Der schönste Entwurf sozusagen. Ja, genau. Genau, und da wird dann die Coin draus, so habe ich das verstanden. Genau. Das ist auch schön. Ich gebe das gerade ein oben in Google, ne? Vorschlag Michaela Schäfer in den Desktop mal. Also es kam jetzt, es kam dann ein Schreiben, wo habe ich das denn auch her? Achso, das hat sogar einer, das kam im Blog Cashen der Affen. Das lasse ich jetzt mal so kommentiert stehen. Ich bin großer Fan, bla bla bla. Aber ich bin auch der Meinung, dass man auf Missstände, die auftreten, aufmerksam machen darf und sollte, um daraus zu lernen. Allein aus diesem Grund habe ich diesen Artikel geschrieben. So blub, blub, blub. Man konnte eine von insgesamt 100 Geocoins Edeltrauze schieb in der Naked Edition erwerben, um mit dieser Coin am Fashion-Wettbewerb teilzunehmen. Das Schaf einkleiden, das war die Aufgabe. Gewinnen konnte man eine XXLE. Edeltraut heißt übrigens das Schaf, ja. Ja, aber wieso XXLE? Na egal. Eine XXLE Edeltraut. Sie schiebt Geocoin in Gold mit glitzerweißem Fell. Oh mein Gott, danke schön. Ja, ganz. Gewinnen. Das ist eine Limited Edition, die ganz, eine ganz geringe Auflage hat. Deswegen XX. Und, ja, aber jetzt, und jetzt kommt das eigentliche, der Skandal. Aber hier ist dann so ein Bild, wo alles Mögliche geschwärzt ist. Das kennt auch von der NSA sein können, außer zwei, drei Namen ist da eigentlich nichts mehr drauf zu erkennen. Wo die dann, ach so genau, da kamen dann Kommentare wie Like erledigt oder ähnliches. Das heißt, dort wurde auf Stimmenfang gegangen. Regelverletzung, dem direkt unter seinem Bild in den Kommentaren geworben wird, sind auch kein Problem mehr. Daraufhin habe ich Kontakt zu Claudia aufgenommen. Weil es vorher hieß, dass Manipulation nicht gewünscht sei, sondern ein fairer Wettbewerb. Die Kommentare wurden daraufhin von ihr gelöscht und der Einsender des Bildes ermahnt. Mhm. Ich stelle mir das gerade so vor, mit langen Stiefeln und Peitsche hat sie ihm das gesagt. Weitere Maßnahmen keine. Begründung, das Bild, bla bla bla, dann geht es so weiter. Also es wurde da von Betrug und Manipulation und ich weiß gar nicht, ey, es geht da um eine Coin. Das ist ja, wenn man die unbedingt unfassbar gewinnen möchte. Ich hatte auch das Gefühl, dass Claudia etwas angefressen war. Ja, weißt du, das ist ja auch völlig logisch. Du machst dir eine, also die produzieren erstmal die Coin. Denken ja sich eine schöne Aktion aus. Und dann bedenkst du ja gewisse Dinge nicht. Die war bestimmt erstmal angenervt davon, dass da so ein Hype entsteht. Ja, das wohl nicht, die verkauft die ja. Also ich meine, ja, so ein Hype entsteht wie in diesem Blog gekennzeichnet. Du bedenkst das so einfach nicht. Natürlich gewinnt derjenige, der die meisten Likes auf seinem Foto hat und der ist am größten im Social Media. Ja, so werden ja auch die Cacher des Monats gewählt. Da kriegen wir auch Werbepost, dass wir da drin unbedingt wählen sollen. Ja, ist kein Witz. Zweimal sogar. Naja, siehst du, und dann wäre ich auch genervt. Ich meine, die sind auch schon ein bisschen länger dabei und... muss ich mir wenig Gedanken über mich selber machen, wenn ich anfange, mich über Coinschafe zu streiten, von Manipulation, Betrug spreche. Ja, ich rede ja auch von Claudia. Ja? Ja, das sieht dann genervt. Das ist mir klar. Du fragst mich, wie kommt, und dann schreibt man einen Riesenartikel. Ich finde das echt absurd. Ich meine, vielleicht ja, hat er recht. Der ja wiederum Werbung ist. Man muss es ja auch mal so sehen. Dieser Artikel ist ja auch wiederum Werbung für seine eigene Coin. In dem Moment, wo er schreibt, oder gibt es einen Missstand bei einer anderen, dann klicke ich doch mal auf diejenige. Stimmt, drauf. Er hat manipuliert. Ich finde, er sollte aus dem Verkehr gezogen werden. Nee, wollte ich auch nur mal so erwähnt haben. Vielleicht hat er ja auch recht und ich sehe das nur falsch. Also ich will da jetzt auch gar keinen... Guck mal, den Kommentar finde ich gut. Die Leute drehen komplett durch, wenn es ums Kreuz geht. Das Gefühl beschleicht mich manchmal auch. Schaut euch mal an, was für die Reviewer-Coins von Tant geboten wird. Ach ja, der verkloppt die jetzt alle, ja. Der wird Millionär. Also, Germany's next Millionär. Andererseits, so gut, der ist jetzt entsorgt worden und ist jetzt sauer und verkauft. Ja, mein Gott, wenn er meint, das ist okay so. Ich würde das für Bullen-Coins machen. Also ich würde ihm nicht mal direkt, einen Vorwurf machen. Ich finde es seltsam, aber ja. Wieso? Das sind Dinger, die du bekommen hast. Wenn du sie verkaufst, verkaufst du es. Ja, aber die sind ja eigentlich anders gedacht. Ja, die sind ja gedacht an verdienstvolle Leute aus der Community, die zum Beispiel großartige Events machen, zu verteilen. Geht's ja gut, ja. Ja. Naja, also, warte mal, es gibt ja, wenn du das Geld jetzt brauchst oder wenn du eine Anschaffung hast und du hast eine Vitrine voller Coins, die haben einen gewissen Wert, würdest du das da auch verkaufen? Ja, ja, ich sage, ich kann ihm ja auch nicht mal direkt einen Vorwurf machen. Ich fände es jetzt für mich, ich würde es nicht machen. Dafür habe ich die nicht gekriegt. Aber mit Token geht das übrigens nicht. Oh, diese Token. Ich denke, wie gesagt, Coin hätte ich ja auch gerne, ist mir nur viel zu teuer. Token habe ich mir mal angeguckt, das sind ja diese ganzen Laser-Kram-Sachen da. Ja, aus Plastik, genau. Ja, da macht er auch schicke Sachen. Ich habe hier auch noch so ein Ding. Ich habe da ein Problem mit. Ich fände die auch gar nicht schlecht. Ich habe auch für uns schon mal überlegt, sowas zu machen. Ich habe ja hier noch diese, die ich mal habe machen lassen. Die sind ja noch nicht mal billig, die Dinger, weil das ja eine ziemlich große Ausführung ist. Mhm. Und bis ich die anfasse, sehen die gut aus. Ja. Und dann ist es Plastik. Ja, so sehen sie jetzt auch aus. Es bleibt auch Plastik. Also, ja, kann ich nichts mit anfangen. Also, damit will ich auch gar nicht die Geotoken schlecht machen, sondern für mich ist einfach die Haptik von diesen Geotokens. Ich weiß nicht. Also, wenn du die jetzt von hinten beleuchten würdest, mit so einem blauen Licht, blaues Licht verkauft der gleich doppelt. Ja, wenn dann ist natürlich mega geil. Nämlich sie mit dem Puff, da habe ich rotes Licht. Nee. Also, ach, machst du neuerdings? Machst du die Freudenhaus-Serie? Ja, die ganzen Wohnwagen hier in der Umgebung. Die Herzchen-LKW. Habt ihr mit Geotoken schon mal was gehabt? Nee, ist nicht so unser Ding. Nee, das, ich weiß auch nicht. Also, mir ist das. Also, ich habe das Prinzip immer noch nicht ganz durchschaut, nur annähernd. Und ich mag die Dinger einfach nicht so sonderlich gern. Als Geschenk freue ich mich drüber, habe ich die ja auch schön aufgebaut da hinten und so, aber. Nee, ich möchte schon Metall irgendwie haben. Das ist wahrscheinlich so, wie du eher aus dem Glas trinkst, als aus dem Plastikbecher. Genau. Stimmt, ja. Genau. Ich gucke mal gerade, ich bin ganz erstaunt hier. Wenn man das so aus dem Zusammenhang mal wieder in Chat guckt, da steht Müll, aber man muss sie aufheben, aber er meint gar nicht die Token. Bevor Oma mal wieder gucken kommt. Genau, deswegen habe ich eben den Zusammenhang nicht ganz gepasst bekommen. Aber okay. Ist halt wie die Socken von Oma, ja. Mhm. Bullenherr, der ist überrascht bei 200 Euro für eine Coin. Na, dann hör dich mal um, was die Louis Cypher Teufel-Dinger da am Anfang gebracht haben. Da waren, glaube ich, noch ein paar mehr Euro drin. So. Michael, es geht immer darum, wie du das hypst. Ja. Und Dennis, denk an Omas Glühweinbude. Das passt dann schon wieder. Wollt ihr noch Quittenlikör probieren, fällt mir gerade ein. Quittenlikör? Weil er gerade von... Nee, was war das? Ja, ja. Gerne. Haben wir doch aus dem fernen Süden geschenkt bekommen. Quittenlikör? Ja. Ja, nicht von uns. Ich sind andere Fans von euch, ja, die haben euch das... Ja, wir haben ja nur zwei das Fans. Das wäre ja auch cool, wenn ihr uns das geschenkt habt und ich euch das jetzt großzügig anbiete. Servus, ja. Neues, ja. Ablehnen würdet, wenn es nicht schmeckt. So. Ja. Nee, wir waren nur die Transporteure. Sagen wir alle, die kommt leise, ne? Wie? Wenn das rote Ding flackert, dann ist das schon am Anschlag. Ja, das flackert wunderbar. Ja, ich hoffe nur, dass unsere Aufnahme nachher nicht Schrott ist. Live gut Aufnahme? Naja. Was haltet ihr denn eigentlich von Challenge Caches? Also wir ganz persönlich gar nichts. Ja, nee, wir machen sie schon nicht gerne, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Also weder als Cacher noch als Reviewer, muss ich sagen. Ach, ich finde, das nimmt so überhand. Ja. Weil wir hatten ja vorhin schon gesprochen mit diesen Letterboxen, das ist okay. Aber ich habe bei geocaching.com eine Liste entdeckt von Okeanos, O-K-E-A-N-O-S, der sammelt alle Challenge-Caches in Deutschland als Bookmark. Und natürlich das ist ja so drin, ne? Also an einem Tag 200 gefunden, 1000 Caches der Größe, Mikro gefunden, aber auch so sinnbefreite Dinger wie Du musst mindestens 100 Caches gefunden haben, die das Attribut Restrooms tragen. Also wirklich, ich musste mal angucken, diese Liste, da sind, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten die groß ist, wie viel ihr aufgefilmt hat. Ich habe ja nur 20 pro Seite. Da sind bestimmt über 100 Challenge-Caches drin. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass es einige, die haben dann gar keine richtige Lust mehr zum Hobby und versuchen dann irgendwie noch was Neues wieder. Ich mache übrigens auch eine extra Challenge raus. Die kannst du nur locken, wenn du 100 Caches gefunden hast und die spätestens 6 Wochen nach deinem Besuch archiviert wurden. Was hältst du davon? Ja, sehr intelligent. Sollen sie mal alle machen. Challenges kommen bei mir ja nicht rauf, weil ich ja keine Mystery so. Kannst du uns mal mit, darf ich dich jetzt mal um die Gläser bitten? Ah, schieb einfach was weg, solange den Dings da. Jörg, wenn du keine Mystery suchst. Aber ich komme da hin. Wenn du keine Mystery suchst, wie verhältst du dich das dann bei Nachtcachen? Die sind ja durchaus, boah, das große Glas. Ja. Also wenn ich das voll mache, dann muss ich aber zurückfahren. Das heißt, anderes ist nicht. Hast du schon eins, oder? Ja, ich habe auch eins. Okay. Ja, ja, Peter trinkt keinen. Ich trinke mich nicht. Du musst dann schon du. Ja. Du wolltest nicht? Wie viel Umdrehung hat der denn? Kannst du ich mal. Ich habe keine Ahnung, da steht nicht drauf, ist kein Etikett drauf. Ich wurde selbst gefunden. irgendwo im Cache entdeckt. Naja, das sind Lost Place-Spezialisten, die beiden. Riech erstmal dran. Da steht drauf, Quitte Likör 2013. Riech mal dran. Quitte? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich sowieso nicht aus. Probieren wir mal. Wie trinkt man denn davon? Klein oder hier? Gib mal rum. Ja, warte. So, live Quitte Likör 2013. Hier ist heute nicht mal im Chat, ne? Was ist denn mit der Frau los? Wieso hört die denn nicht zu? Das ist bestimmt wieder Fußball. Nee, das stimmt, die steht da gar nicht. Die sind, glaube ich, unterwegs. Die haben noch ein paar Dinge zu tun. Gerade eben. Lost Place. Also, deshalb habe ich den noch wieder nehmen. Habt ihr jetzt alle da was? Ja. Mhm. Wollen wir gleichzeitig trinken? Das ja, ist aber ja doch. Hier wird gekifft, damit hier wird getrunken. Heike ist leider nicht da, die ist irgendwie zum Sport. Ja, dann Prost auf das Schwabenländle, wie es so schön auf der Karte heißt. Auf unsere beiden, die heute nicht zuhören. Hoffen jetzt aber seinen Loch bald wieder aufmachen. Der hart. Prost. Prost. Prost. Oh, Hölle, der brennt nach. Jürgen, den kannst du diese halbe Stunde. Jürgen, den kannst du abfüllen, den kannst du zum Desinfizieren nehmen, wenn er dich irgendwie verletzt. Mann. Der spritzt alle, jetzt kannst du ihn auch noch rein. Das ist gut. Aber hat so eine leichte Fruchtnote, so im Abgang. Ja. Im Abgang, ja, im Abgang dann endlich. Ja. Alter Vogel, das ist nicht schlecht. Also, wir fassen zusammen, Challenge Caches aus Geburt der Hölle. Nee, hier steht nein, das ist Geschmackssache. Also, gibt ganz viele, die das die Meinung gerne machen. Der Leute hier im kalten Podcast-Keller. Genau. Ja, genau. Natürlich wir wollen viele, nichts mit zu tun haben. Ich habe selber einen gemacht. 24 Stunden durch die Republik in 24 Stunden. Ja. Da muss natürlich der Challenge Cache am Ende. Ja, okay. Ja, und jeder, der diese Challenge gemacht hat und mir dann erzählt, ich sogar einen Nagel im Baum hau ich aufs Maul. Weißt du? Du Umweltschwein. Ja, genau. Die Umwelt ist auch schlecht. Den Sprit für so einen Scheiß in ganz Deutschland verheizen und mir dann erzählen, ich soll keinen Nagel im Baum schlagen. Das ist, das ist so zweigeteilt. Ne? Der Nagel im Baum geht ja auch darum, dass es Sachbeschädigung ist. Ja, man findet immer Bagger. Ja. Endlich mal einer, der es kapiert hat. Ja. Ihr müsst auch anständig sein. Also deswegen fahre ich jetzt trotzdem nicht rum. Ich habe letztens einen gefunden von einem Anfänger, habe ich dann auch höflich gelockt. Ist vielleicht nicht ganz so toll, aber es gibt ja Leute, die dann gleich... N.A. Nagel im Baum. War eine Schraube im Baum. Man kann ja darauf hinweisen. Du hast doch den Film bestimmt jetzt nicht vor 2-3 Tagen reingestellt. Das ist ein ganz schlimmer Film, dass du den überhaupt gepostet hast. Und dann kommt auch noch auf Google Plus. Und ich hoffe, das war als Ironie gemeint von einem unserer heutigen Teilnehmer am Chat. Ja? Der mir dazu schreibt, ja, aber ein Totenbaum ist auch nicht okay. Da leben ganz viele Tiere dann drin. Ja, das haben wir jetzt beim letzten Mal übrigens besprochen in der Geocaching-Broschüre. Im Totenbaum. Ja, genau. Wegen ja, aber dann, Käfer. Ja, aber dann ist es doch gut, wenn ich ordentlich Nägel in die Bäume haue, wenn die dann absterben und danach viel mehr Leben da drin ist. Tja, jetzt wird's absurd, ich weiß, aber es ist ja dann so. Toter Baum, mehr Tiere drin, Naturschutz. Also ich würde sofort N.A. locken. Spätestens wenn du mit einem großen SUV in den Wald ballst. Naja, aber es ist tatsächlich so, das ist so ein bisschen... Ich fand das Versteck trotzdem klasse. Auch wenn er jetzt 5 Würmer und 3 Käfer umgebracht hat. Ja. Ich würde die wieder machen. Ja, das ist ja auch immer so eine Sache, wie man das sieht. In Lost Place ist ja auch klasse, aber mitunter auch nicht ganz so legal. Und mitunter so ein Baum ist schön gesagt, ja. Und so ein Baum ist eine Sachbeschädigung. Und was gibt's doch nicht? Lost Place ist doch nicht illegal. Ja gut, okay. Bei uns im Putzraum da. Ja, aber da kommen wir wieder in diese Endlos-Diskussion. Das muss sein. Ja, das frage ich mich auch, lieber Jim. Das muss sein. Ich habe wieder, also dieses Loggen von Caches, die es gar nicht mehr gibt, das kann man eigentlich, da haben wir jetzt mal gar keinen Vorwurf von machen sollen. Das scheint eigentlich eher normal zu werden. Hast du das schon wieder gehabt? Ja, und zwar habe ich hier gefunden, auf dem Weihnachtsmarkt im Bla, habe ich einen Abstecher. Moment, wo ist er? Da habe ich dann den Schneckenpfahl dreiteilig vorgefunden und konnte nichts von einer Dose entdecken. Darum erlaube ich mir heute mal einen Fotolog und hoffe, dass es für den Owner okay ist. Wäre schade, wenn hier noch die grüne Kiste zwischen den ganzen gelben Smileys liegen würde. Das nenne ich mal eine Begründung. Milde Grazie, was milde Grazie? Das ist besser als, das hat mich gestört und jetzt ist es ein Smiley. Ja, dafür, es kommt aber gleich dahinter, kam noch der zweite. Der hat das dann wohl gedacht, ach, naja. Wenn der loggt, dann ich auch. Wenn wir schon dabei sind, der hat gar keine Begründung und auch kein Fotolog gemacht. Der hat einfach geschrieben, falls der Log für den Owner nicht in Ordnung ist, einfach löschen. Ist noch immer so schade, wenn einer auf der Runde fehlt. Achso, ist der schon archiviert oder war der noch offen oder was? Nee, den haben alle nicht gefunden, der ist einfach nicht mehr da. Ja. Ja, und dann wollten sie den ja aber noch nicht so auf der Landkarte lassen und dann mussten sie ihn ja. Da wolltest du jetzt gleich zu Onkel Fetja kommen, oder? Ja. Nee, aber du hast schon gesehen, wenn er das NA gelobt hat. Ja, aber ich fand das wirklich wieder mal so richtig. Also das fand ich, ich war im Mai bei diesem Cache, auch bei Schwerin, und hatte ihn halt nicht gefunden. Das ist jetzt der Biotop im Doppelpack. Ja, Biotop im Doppelpack, ja. Und hatte da halt, war mir nicht ganz klar, vorher zwei DNFs und dann hat irgendeiner halt irgendwas gefunden. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt DNF gelockt mit der, vielleicht könnte der Owner sich mal bemühen, irgendwas zu sagen, ob er noch da ist, damit das vielleicht auch weggeht. Sechs Nicht-Funde später und zwei NM-Logs habe ich dann mal NA gelockt. Und dann hat Onkel Fetja das Richtige geschrieben. Ja, das fand ich auch. Das Locken einer Zwischenstation berechtigt nicht. Nee, warte, nur mal nebenbei. Ein Cache gilt als gefunden, wenn man im Logbuch steht und nicht, wenn man nur die erste Station gefunden hat. Genau, da war nämlich einer. Sehr schön. Fand ich richtig. Also Onkel Fetja, super, so muss es gemacht werden. Vielleicht verstehen Sie es mit diesem kleinen Humor. Aber ich sage ja, den Leuten ist das scheinbar nicht mehr peinlich. Poppt das eigentlich auf? Sieht man das, wenn einer so 10 DNFs hat? Poppt das auf bei euch? Nee, DNFs. Nee, DNFs nicht. Und was muss schon NA sein? Es muss ein NA sein, und die Reaper, also die für die Archivierungen zuständig sind, bekommen letztendlich auch über komplizierte Umwege die ganzen disableden Caches mit. Wenn die zu lange disabled sind, dann. Ach so, ja, klar. Dass die anschreiben können. Und bei Deep Maintenance kommt auch nichts an, ne? Nee. Nein. Okay, gut zu wissen. Es war mal nämlich eine Diskussion, wurde mir zugetragen im Forum, ob man das sieht, wenn man dreimal oder. Nee, also DNFs kommen bei uns definitiv nicht an. Ich hatte mir nämlich auch nicht vorstellen. Ich hatte immer gedacht, Need Maintenance kommt an. Ich habe gedacht, wenn wir da 2, 3 Need Maintenance gelockt haben und der liegt 2 Monate, ist dann auffällt. Aber okay, dann weiß ich das wie auch mal, dass das nicht so ist. Ja, aber bei dir als Owner kommt es natürlich extrem. Ja, beim Owner schon. Ja, das ist, naja. Und dann kann ich das nicht verstehen, wenn du dann nicht irgendwas machst. Entweder machst du ihn zu oder du machst eine Owner Maintenance. Nee, da gibt es Owner, denen ist das scheißegal. Also hier habe ich, deswegen habe ich es auch nur gelockt, ja, weil. Nee, ja? Es gibt welche, denen ist das wirklich egal, obwohl die noch aktiv sind. Wenn sie jetzt nicht mehr aktiv sind, dann würde ich es ja noch einsehen. Es ist ja auch gern genommen, ist ja auch, man hört auf mit dem Hobby und weil man keinen Bock hat, seinen Müll einzusammeln, begründet man sich das selber schön, indem man sagt, naja, damit die den noch finden können, lasse ich den mal liegen. Und so sieht er dann ja nach 3 Monaten im Allgemeinen noch aus, nicht wie ausgekotzt. Ist einfach so. Es sei denn, er ist auf dem Power-Trail, der wird er regelmäßig erneuert. Wobei ich ja jetzt vorsichtig sein muss, meiner sei ja auch. Wie sah mein Cache aus? Dearrangiert und schlecht. Und feucht, durchfeuchtet. Was heißt denn dearrangiert? Ja, das frage ich mich immer noch. Lag der auf dem Baum? Hinter der Wurzel? Nee, der lag auch auf dem Baum. Das sollte auch liegen. Das sind alles T1,5er, D1er. Und da ist einer mit 60 Pfunden gekommen und hat mir erstmal mitgeteilt, dass die dearrangiert wären und durchfeuchtet. Und das Logbuch voll. Also ich werde nächste Woche, arbeite ich ja wieder, dann gehe ich mal vorbei und gucke mein Logbuch an. Dann wirst du feststellen, so ein Logbuch hat auch eine Rückseite. Ich befürchte genau das. Aber naja, gut. Also ich die Tonart fand ich gleich so. Hattest du nicht, achso, das hatten wir ja beim letzten Mal schon besprochen. Haben wir das schon besprochen, dein FTF? der kein FTF war, weil du dich wieder auf der falschen Seite von hinten eingetragen hast. Jörg, Anfängerfehler. Schnappig auf der Rückseite eingetragen. Wie gesagt, absurd wurde es auch erst, als dieses Foto von dem Logbuch kam, um mir nachzuweisen, dass ich auf der falschen Seite stand. Ich habe das nie bestritten. Ich glaube, JR hat jetzt einen FTF. Aber das wäre ein... Ja genau, wenn du in der Mitte stehst. Aber das wäre so ein für die FTF-Schlichtungsstelle, das wäre mal ein cooler Fall. Hat sofort einer vorgeschlagen, übrigens auch. Ja, das mal rauszubekommen. Also für mich war es immer so, wer im Logbuch steht, hat den FTF. Ja, so kann aber du auch. Stehst ja auf der falschen Seite des Logbuchs. Ich habe auch schon gedacht, ich dachte, da hat vielleicht eine Seite rausgerissen, weil das so FTF-geil war. Kann ja auch sein, weiß man ja nicht. Aber ich meine, da sind zwei Leute, sind ernsthaft nochmal rausgegangen und dahinten gegangen, um nachzugucken. Also das war ja nicht wichtig genug. Ich sage ja, wir müssen jeden Fund einfach mit FTF locken und fertig. Das ist bei dem Cash jetzt so. Ich glaube, der 28. den jetzt gefunden hat, hat immer noch geschrieben, oh, ich nehme auch ein FTF. Also das hat sich jetzt so irgendwie verselbstständigt in dem Cash. Da wird nur noch über FTF gesprochen. Das wird noch ein Running Game. Der kriegt noch Favoritenpunkte. Wenn der Owner clever ist, nimmt er das irgendwie ins Listing mit auf und sagt dann hier, Der gibt's FTF für jeden. Der ist echt, das hat er jetzt auch vorne genommen, ja. Weißt du, wo ich letztens war? Ich war Nachtcachen. Soll ich mal hier so ein bisschen mal wieder ins Positive erzählen? Ja, ja. Weil wir meckern schon wieder so viel. Das hört man ja auch mal. Ihr meckert in eurem Podcast nur, alles ist schlecht. Ja, dafür machen wir den ja. Die guten Sachen. Um uns abzureden. Die guten Sachen sehen alle selber. Wir wollen uns ja ein bisschen lustig machen. Vor allen Dingen regen wir uns in diesem Podcast ab und dann fungiert uns sowas wie ein FTF-Fund gar nicht mehr. Ein anderer schon. Ja. Könnte ja ganz entspannt sein danach. Ja, wir müssen das immer wieder mal einstreuen. Boulevard. Ja, nehmt Boulevard. Das nicht alles so schrecklich. Kann Spuren von Ironie und Satire enthalten und Sarkasmus nicht zu wenig. Nein, ich war, das wird dir vielleicht gefallen, ich hatte mit der Dein Mutter ist so unser Team und wir haben also, Dein Mutter ist eine korpulente Frau, die wir mal mitnehmen. Da waren wir bei der die Entführung der Heideblütenkönigin. GC477FP ist gerade deaktiviert. Bitte. Guck mal, das ist tatsächlich hier. Entführung der Heideblüten. Moment, deaktiviert, nachdem ihr da wart? Ja. Wir haben alles umgegraben. Naja, also das ist so ein anderer Nachtcache. Also wir hatten, du läufst erstmal durch die Lüneburger Heide, da durch dieses bei Nacht, was ja sehr schön ist. Ja. Und der lebt wirklich durch die Landschaft. Und bis Station 5 war alles okay. Dann haben wir leider riss die Reflektorstrecke ab. Und dann hatten wir mehrere Stationen nicht gefunden, sodass wir erst mit Ona-Hilfe dann diesen Cache locken. Ich dachte trotzdem gelockt, ist ja egal. Nö. Du kriegst ja das Fallen nicht raus. Nein. Aber sehr zu empfehlen, ne? Weil das ist mal ein anderer Nachtcache. Wahrscheinlich, der hat auch eine besondere Station, genau die, die wir nicht gefunden haben. Ja. Lebt aber natürlich von der Lüneburger Heide. Von den Leuten, die hier oben sind, muss ich nichts erzählen. Also am Tag im Traum und nachts natürlich nochmal. Aber darf man da hin? Bitte? Darf man da nachts überhaupt rein? Ja, du darfst überall nachts wandern. Du bleibst ja auf den Wegen. Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja, eine Nachtwanderung kannst du ja immer machen. Und wir sind ja nur, wir wandern ja nur nachts. Wir machen ja nicht Nachtcache. Ja, sieht in Tarnklamotten. Der Cache danach ist direkt disabled. Ja, das ist für meine Challenge-Cache, du weißt ja. Achso. 100 Caches nach mir. Und dann, gut. Dann waren wir nochmal unterwegs. Kennst du DJ Bobo? Nur vom Namen, ja. Ja? Da musst du dir jetzt den Namen DJ UKW merken. DJ UKW? Merk dir den mal. Das ist ein Owner, der hat mehrere Kurznacht-Caches in Wietze gelegt. Unter anderem GC3XFVN. Das kapiere ich den erst. Der heißt Halloween. Also wie Hello und die Stadt geschrieben. Achso, okay. Halloween. Kaum 3 Wochen rum. Gruse UV Lost Place Cache. Ah, das ist, also der Cache selber dauert ungefähr 1,5 Stunden. Also du schaffst... Ist ja, Nachtcache oder? Ein Nachtcache. Ah, okay. Gruse UV Lost Place Nachtcache. Also alles drin. Gruse UV Lost Place und Nachtcache. Du schaffst auch alle 3 Nachtcaches von ihm in einer Nacht. Die dauern alle so 1,5 Stunden. Das war übrigens das Foto, was ich da gepostet hatte. Mit ohne Genehmigung. Also du erschreckst dich, also 2 Stationen, dann kommst du, oder 3, dann kommst du zum Final. Und man ist ja ein bisschen abgewichst, ne? Man hat alles schon mal gesehen. Aber Der Doktor hat sich voll erschrocken. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es ist wie so eine kleine Geisterbahn und da erschrickst du dich ja auch. Du weißt ja, hin und vor steht einer. Da steht natürlich jetzt keiner. Aber sehr viel Technik reingeschätzt. Sehr zu empfehlen. Und was mir sehr, der andere, wer mir noch gefallen hat, ist DJ UKWs kleine Nachtmusik. Eine Station, die ich noch nie erlebt habe in meinem Leben. Wo ist das? In Wietze? In Wietze. Muss man hinfahren. Ja, ich muss mal Team Spike mal wieder kontaktieren, die machen. Kannst du wirklich machen. Also du stehst da, vor allem die sind alle so ausgelegt, dass du die auch findest. Das ist gut. Na, also nichts Großes, Kompliziertes. Halloween lebt vom Final, definitiv. Mhm. Die kleine Nachtmusik lebt von der Idee. Jetzt kann man sich natürlich denken, kleine Nachtmusik, was wird da passieren? Ich sag mal so viel, siehst so aus wie Jörg jetzt gerade und machst so einen audiovisuellen Nachtcache. Ach, den habe ich hier schon mal gemacht. Mhm. Ja, aber der ist mit Musik, wie gesagt. Oh Gott, muss ich probieren, aber ob das mein Geschmack ist, sei sehr. Ja, aber du findest ihn auch, wenn du dich richtig doof anstellst. Also keine großartigen Rätsel. Das ist wichtig. Diese Rätselkacke. Wie soll ich jetzt spoilern und den Cache? Also nehmen wir an, da läuft dann die Beatles Yellow Submarine. Ja. Und dann würdest du irgendwo ein U-Boot finden. Aha. Verstehst du an den Koordinaten? Könnte ich grob noch hinkriegen, ja. Das wirst du schaffen. Mhm. Es sei denn, du bist taub, dann ist der Cache nichts für dich. Dann schleppe ich Heike mit und Team Spike mit, dann kriegen wir das schon hin. Also das waren so zwei Geheimtipps. Haben noch nicht so viele Favoritenpunkte, werden jetzt wahrscheinlich ein paar mehr haben. Liegt ja auch ein bisschen weit, das ist ja... Ja, man fährt ja immer so weiter. Ich meine, ich war in Hannover Nachtcachen, mittlerweile der Radius wird ja immer größer. Und wenn du dann was dazwischen findest... Ja, ich habe im Moment nicht so viel Nachtcache, ich komme da gar nicht so richtig zu, da Heike mit ihrem Studium beschäftigt ist. Ich würde ja auch gerne wieder, aber irgendwie im Moment bescheiden. Naja, gut, kannst auch bei uns mitmachen, trickst du aber deine Mutter an ihre Sendung. Ja, vor allem im Prinzip muss man jetzt mal los, habe ich auch so überlegt schon, müsste jetzt eigentlich mal wieder los, weil jetzt ist es noch dunkel. Ja, im Sommer geht sowieso nicht, Zecken erfahre ich aber total. Genau. Geht uns nicht anders, ja, im Süden sowieso. Ja. Nö, habe ich gerade große Probleme. Wusstest du, dass es Klapperschrankstiefel gibt? Klapperschlankstiefel? Ja, gegen Zecken Klapperschlangen. Ja, deswegen das haben wir jetzt in Australien. Da habe ich so einen Bericht gesehen über Leute, die so Sondeln, also mit so einer Sonde. Ja. Und wenn die durch den Busch gehen, dann ziehen die sich hier so Holzteile über das Schienbein. Das wird eng verschlossen. Das heißt, wenn die Schlange aus dem Gebüsch da reinbeißt, beißt sie praktisch in Holz. Das sind so Klapperschlangenstiefel. Oh, ist das fies. Ist das nicht wieder gegen Naturschutz? Und weil die Schlange dann stirbt. Ja, genau. Die bricht sich die Zähne ab. Ja. Du bist heute auf deinem Korni, auf deinem Körnertrip, oder? Dann hängt die da. Besser die Schlange stirbt, beißt mich und ich sterbe, als die Schlange stirbt. Ja, nein, ich denke mal, was ist Halloween? Ach, da steht so mal Halloween. 212 Favoritenpunkte für Halloween. Jo. Und das ist viel. Naja, deine Mutter alleine kann ja pro Cash schon 10 vergeben. Ja, aber die Favoritenpunkte, ich habe mal auch das Gefühl, die schmeißen alle mit um sich. Also wie oft die alleine mitkriegen, ich habe ja gar keine mehr zu vergeben. Du kannst auch 500 Stück von mir haben. Ich weiß gar nicht, ob ich die lasse soll. Ja, aber wenn du, das hatten wir ja schon mal besprochen, wenn du heute einen Multi legst, der ankommt, und das sind zwei Cache, die kommen an. Ja. Und dann, wenn es ein Nachtcache ist, das sind ja meistens Teams, 3-4 Leute gehen da immer los, dann kannst du mit einer Session schon 4 Favoritenpunkte abgreifen. Ja, klar. Der Owner kann ja nichts dagegen tun. Ja, nee, das ist mir schon klar, aber trotzdem kann ich mich nicht drauf verlassen, weil einfach zu viele, die geben doch allen Favoritenpunkt, was sie schnell auf die Beine kommen. Ist doch auf die Bäume kommen, so. Steinblume hat auch einen. Wer? Steinblume. Wer ist das denn? Das ist unser Cash. Ach so. Ja. Oh. Kein Wunder, dass du das LL nicht gelesen hast. Der hat einen Favoritenpunkt? Ja. Wofür das denn? Der liegt da scheiße hinterm Stein geschmissen. Sorry, aber ist doch ein Witz. Ja, ist ja eine Steinblume. Der hat schon einen kleinen Gag dabei. Außerdem fand ich es ganz gut, wie die alle reimen. Also die Loks überraschen mich total. Ja? Ja, also so, wir hatten... Muss man aufrufen jetzt. Ich kann es ja hier wieder nicht machen. Ich habe auch so einen... Ich habe also meine auch Favoritenpunkt gekriegt und frage mich, welcher Kranke für sowas... Weil der Weg schön ist. Ja. Ja, guck dir da an, was du für ein Mist findest. Komm, wir haben jetzt genug Schönes. Wir müssen wieder... Zwischendurch vielleicht noch was heißt. Doch, das ist, finde ich, schön. Der Peak scheint erreicht. Es gibt ja dieses Project Geocaching. Ja, ja. Was ich eher daneben finde, die Seite, aber egal. Auf jeden Fall kann man da wohl... Wer hat die eigentlich programmiert? Keine Ahnung. Wo ist ja ziemlich dicht an Groundspeak hängen. Ja, du, der hat die API, der zieht die Daten darüber. Das kannst du ja mit Groundspeak machen. Aber die Programmiertätigkeit, die da drin steckt, ist schon nicht ohne, glaube ich. Nee, ganz im Gegenteil. Nur es ist mir allerdings auch, also Datenschutzbeauftragter kriegt eine Herzattacke, wenn er da reinguckt. Übrigens, was Bullenherr gerade schreibt, ist richtig. Die Quote ist wichtiger. Das wäre ja auch mal was bei Groundspeak, dass man nicht die Anzahl der favoriten Punkte, sondern die Quote oben darstellt. Ja, ich bin da immer so, ich habe da immer eher das Gefühl, vielleicht sollte man einfach cachen gehen, hat man mehr von, als sich mit dem ganzen Scheiß dazu beschäftigt. Also wenn ich unterwegs bin, wo ich bei euch unten war, das habe ich auch nur nach Favoritenpunkten gesucht. Was ist halt so ungefähr, was hat überhaupt welche? Und gut, die Quote wird dir angezeigt, wenn du draufklickst, dann wird sie angezeigt, nur nicht im ersten Schritt. Ja, was auch schlecht ist, in der Karte wird es nicht angezeigt. Also klar, warte mal, ich glaube, wenn du in der Karte auf den Cache stehst, dann siehst du auch, nee, dann siehst du es auch nicht. Doch, wenn du draufklickst und dieses größere Fenster kommt, dann kommt es auch. Aber noch besser wäre es, wenn in der Karte das irgendwie so dargestellt wird. Ja, das war bei GC-Rot mal, das ist in der Karte gleich so die. Ja. Dann kannst du gleich. Als Auswärtiger ist es ja ein bisschen blöd. Dann sehe ich immer so blöd. Ich habe mir das in die Autoboot-Geschichte einfach mit einprogrammiert selber, aber musste da selbst auch Arbeit reinstecken. Ja, du bist ja Programmierer. Ja, eben, deswegen ist es natürlich auch etwas einfacher, das zu machen. Aber trotzdem, die. Wie war das? Das ist die Nachfrage nach Caches. Ach nee, Number of Hidden Caches per Day ist jetzt das erste Mal irgendwie tatsächlich gesunken, also Richtung 2014, so 2013 runter. Mhm. Und die Nachfrage bei Google kann man wohl irgendwie die nach. Ja, da gibt es den Link gerade hier im Chat. Ach so, okay, Chat. Diese gesuchten Begriffe, genau. Und da ist das wohl auch das erste Mal runtergegangen. Also es scheint tatsächlich Peak erreicht zu sein. Na, aber glaubst du, es wird ja immer voller und wir haben eine Abstandsregel. Glaubst du nicht, dass das damit zusammenhängt? Nee, erstens mal die Suche bei Google schon mal gar nicht. Nee, ich meine, der Peak, der. Ja, da geht es aber um die Suchbegriffe. Also, der ist ja auch schon weniger geworden. Das ist ja auch schon was das anzeigt. Und das andere sind versteckte Caches. Ich weiß nicht, wie er das rechnet. Ob er neu versteckte Guten Tag meint oder ob er Gesamtversteckte meint. Ich glaube, der meinte, die Gesamtversteckten sind weniger geworden. Das ist ja unabhängig vom Gelände. Nee, ich glaube, der hatte gemeint, die pro Jahr die versteckten Caches. Hidden per Date. Also ja, ich glaube, es geht um die neu versteckten im Jahr. Und die werden wohl, geht wohl zurück. Achso, die war pro Jahr. Auf Number of Hidden Caches per Day. Achso, auf den Tag sogar runtergebrochen. Ob das voller wird, weiß ich gar nicht. Wenn ich so meine, man kriegt dieses Newsletter da, dieses wöchentliche, das sind weniger, die ich da monatlich drin finde. Und da sind auch viele dicht gemacht. Also meine GSAK-Datenbank im Umkreis von 50 Kilometern wird kleiner und nicht größer. Und das ist das erste Mal seit 10 Jahren, wirklich. Also ich habe tatsächlich die Cache nicht anders als vorher und trotzdem nimmt jetzt das erste Mal meine Cache-Zahl ab. Ich meine, wir reden da jetzt von 5 im Monat weniger oder so. Aber sie nimmt ab und nicht mehr zu, wie vorher, ununterbrochen. Ja, Winterzeit, was Tanja gerade schreibt, berücksichtigt. Vielleicht ist es aber generell. Du hast ja generell ist ja das Verhalten im Internet so, dass es immer mehr Konsumenten und weniger Aktive gibt. Was ist das da drüber? Der hat Feuerwehr, hat alles rausgesucht. Magnus Mandel. Aus Nordchipping, das Schweden, ja. Der hat es programmiert. Wo siehst du denn Nordchipping? Hä? Hier. Steht irgendwo in der Mitte, so ziehen wir unten. Ach da. Was ist das für ein Sonderzeichen? Egal. No, das ist dieses Ö mit dem Hospitalsgatan. Naja, egal. Ne, meinst du nicht auch? Also ich stelle es im Job auch fest, dass die Zahl der Konsumenten zunimmt, aber der aktiven Leute ab. Das siehst du in jedem Forum, das siehst du auch bei Kommentaren und so könnte das auch bei Geocaching sein. Natürlich, ich muss an dem Hobby nicht teilnehmen, ich muss nichts verstecken. Ich kann auch einfach nur konsumieren und Geocaches finden. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Konsumenten wirklich mehr werden. Sehe ich bei meinen eigenen Caches. Multis werden eher weniger als früher gemacht sogar. Und zwar erheblich weniger. Das ist klar. Kommt zu manchen Multis, die echt monatlich gefunden wurden. Das war vor einem Jahr fast undenkbar. Ja, das ist aber, da hängt mit der Fundzeit zusammen. Ja, aber auch, was heißt mit der Fundzeit? Ein paar gute, ja. Aber trotzdem, insgesamt habe ich eher das Gefühl, dass das auch die Suchenden weniger geworden sind. Dass da ganz viele bei sind, die haben das jetzt ausprobiert, die haben 100 Dinger gemacht und dann, gehen sie auch wieder. Und der große Hype ist, habe ich persönlich das Gefühl, ist echt weg. Ja, bei Multis ist es ja so, du gehst lange durch die Landschaft und kriegst am Ende einen Found mehr. Ja. Und das in der Zwischenzeit könntest du ja vielleicht 3 Draddies machen. Das spielt schon eine große Rolle. Also viele, die mit denen ich auch mal so rede, die auch neu dabei sind, die definieren sich schon über. Aber ich muss immer möglichst noch, viele gefunden haben. Immer noch über Punkte. Und das Zweite, was Michael gerade sagt, ist auch sowas. Die Powertrails hier sind natürlich auch weniger geworden. Und ich habe persönlich das Gefühl, dass Powertrails nicht mehr so häufig gelegt werden wie am Anfang. Ja, Gott sei Dank. Davon mal. Ich weiß nicht, ob wirklich immer noch so viel über die Zahl geht. Ich habe bei Multis eher mittlerweile ein Problem. Ist über 10.000 erst raus, ne? Ja, das ist immer dazu, aber mittlerweile wäre es ja nicht über 10.000. Das ist wirklich so. Ich? Ja, aber wenn es drauf anlegen. Aber ich muss noch 15 locken. Dann lockst du halt Caches, die anderthalb oder zwei Jahre schon nicht mehr da sind und dann merkt der Owner das auch nicht. Im Prinzip suchst du dir einfach Owner raus, die aufgehört haben, nimmst dir Caches und lockst sie alle, merken die das auch nicht. Da wird so viel beschissen. Ich habe meine Statistik nicht umsonst aus meinem Profil genommen, weil ich mir echt gesagt habe, ist doch eh zu 90% nur noch Selbstbetrug. Da brauche ich mich doch nicht auch noch irgendwie dazwischen hängen. Oder gibt es irgendeine was ist das denn? Um 18 Uhr beginnt die Sendung DSM auf Kanal Die Schweigende Mehrheit live um 18 Uhr. Ja, nein, das ist immer das Gleiche. Deswegen will ich auch irgendwann 1000 Mikes dicht machen. Die sind zu dämlich, die Sommer- und Winterzeit umzustellen. Ich habe dir das schon ein paar Mal drauf aufmerksam gemacht. Ich trage bei 1000 Mikes 17 Uhr ein, erscheinen tut 18 Uhr. Also 1000 Mikes ist wirklich, das wird nur noch zu Tode verwaltet. Okay, was ich noch sagen wollte, es kann natürlich auch sein, dass es mehr auf die Caches selber geschaut wird. Ist ja, ein Cache noch aktiv, geht dann ins Archiv. Ja, man hat vergessen, das zu gucken. Geht dann zu spät in anderthalb Jahren. So, was ist denn? Wir haben eine Stunde rum. Das muss ich gar nicht. Ja, es ist 18 Uhr. Jetzt kommen die Neuen, die dachten, es wäre 18 Uhr. Das machen wir immer so. Die erste Stunde ist immer lästern. Und jetzt werden wir zusammen. Jetzt wird es gehaltvoll. Jetzt kommen die wichtigen Dinge. Kurz, und jetzt könnt ihr reden. Gehaltvoller. Genau, jetzt erzähl doch mal was. Nein, also insgesamt. Wie findet ihr eigentlich unser Anfänger-Souvenir, was wir im letzten Podcast andiskutiert haben? Also. Könnt ihr das noch beschreiben, was da ging? Ihr seid ich wusste, dass ihr gar nicht zugehört habt. Siehst du, das war nämlich eine rhetorische Frage. Jetzt haben wir ja, das lag daran, dass euer Live-Podcast manchmal ein bisschen dünnen Ton hatte. Ja, ne, das fand ich auch sehr seltsam, weil das kann doch nicht an der Bandbreite normalerweise liegen. Also das habe ich auch immer noch nicht verstanden, was das akustische Problem ist. Ja, also mir sagte man, nach 18 Minuten wurde er besser. Ja, das ist aber die Konserve. Ja, das wir hatten ja live gehört und da war zwischendurch mal völlige Totenstille quasi. Ja. Die ersten 17 waren so schlecht, weil wir da noch nicht auf Aufnahme gedrückt haben, wie ich den Teil aus 1000 Mikes nehmen musste. Also das ist bekannt, das Problem, ja. Wir haben beim letzten Mal also diskutiert, wie man Anfänger oder Leute, die jetzt neu zu Geocaching kommen, stärker mit den Regeln vertraut machen könnte und haben uns dann irgendwie in einer Quatschphase darüber nachgedacht, dass man ja so ein Souvenir schaffen könnte, das es nur gibt, wenn man 10 Fragen zum Geocaching richtig beantwortet hat, über Multiple Choice oder wie auch immer. Oder zu den Regeln. Zu den Regeln. Also jetzt nicht, wer den ersten Geocache versteckt, sondern welche Cache-Art liegt definitiv immer an den Koordinaten. Das müsste im Prinzip fast von den Reviewern sogar gemacht werden. Einfach um die Leute mal dazu zu kriegen, die Regeln auch wirklich zu lesen. Du, ich habe eigentlich nur Feedback gesagt, boah, das ist gar keine schlechte Idee. Aber es liest doch keine Sau die Regel, das erlebt ihr doch als Reviewer vermutlich sehr schnell. Also es wird leider weniger gelesen, als wir uns erhoffen, ja. Genau. Ich sag's mal so. Wenn es dafür ein Souvenir gibt, ich meine, die tun ja alles, die laufen ja nackig durch Hamburg überhaupt mal schon. Aber die Newbies kennen ja wahrscheinlich auch Souvenire noch nicht. Von daher ist die Attraktivität vielleicht nicht so groß. Sagst du, wenn du die App drauf hast oder so, dann wird das gleich angeboten. Ja, sowas die Idee finde ich auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Du kriegst doch die Leute nicht. Das wäre ja nicht bei Listings gelesen. Also scheinbar muss es ja irgendwas geben, was einen Punkt gibt, wie uninteressant der auch ist, dann machen sie es. Und da jetzt so ein... Oder wir machen so ein Souvenir, wer unseren Podcast hört, der kriegt das Souvenir und kann sich Powercash. Ob Groundspeak da jetzt mitmacht, ist die Frage. Ja, da müsste vielleicht auch gute Connections schließen. Könnt ihr einfach mal zu Groundspeak schreiben. Mal schauen, was ihr dazu sagen. Ich schreibe morgen auf diesem großartigen Event, kommt doch ein Groundspeak-Mitarbeiterin. Da können wir ja Annika ansprechen. Ja. Annika, ne? Genau, Annika. Jetzt wahrscheinlich morgen auf dem Event jeder spricht über dieses Thema. Genau. Die ist dann wieder zurück in Seattle. Ich glaube Seattle, ne? Ja. Sagt, oh, die Germans. Oh, siehst du, da kann man auch mal was Positives sagen. Morgen gibt es ja hier in Hamburg ein Event mit, wie heißt Annika? Annika heißt. Ach, Annika, das ist ein ganz interessanter Nachname. Ne? Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt genau bei Groundspeak macht, aber auf jeden Fall Community-Managerin. Was ist sie? Ja, Community Managerin, irgendwas. Ja, das ist so ein Paketkosmetikerin, hört sich auch toll an. Also ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist sie bei Groundspeak angestellt, richtig? Ja. Also kein Ehrenamtliche, so richtig angestellt und die kommt hier nach Hamburg. Und da gibt es jetzt ein Event, da kann man sie treffen. Und lernt die schönste Stadt der Welt mal kennen. Ja. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Sie ist ja Deutsche. Sie ist ja nur. Ich dachte, du sagst ja, sie ist in Hamburg und nicht in Stuttgart. Also wahrscheinlich war sie schon in Hamburg. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Sie wohnt noch nicht so lange in Seattle. Ja, und jetzt kann man sie. Ach, dann ist es. Dann spricht man den Nachnamen deutsch aus? Nee, das sie ist dort verheiratet mit einem Amerikaner. Oder liiert zumindest. Ob sie verheiratet? Ja, doch. Bitte? Lebt better. Oder auf Deutsch gesprochen, lebt better. Ja, aber zum Nachnamen gibt es einen Buchstabendreher. Zum Originalnachnamen. Achso, ja. Ja. Achso, gut. Das ist ja nur ihr Nickname. Nickname. Und der ist nicht schlecht, finde ich. Mhm. Der hat so eine, na, wie soll ich sagen, so eine Zweideutigkeit. Genau. Zweideutigkeit. Das hat sie sich bestimmt auch dabei gedacht. Ja, das habe ich bei meinem nicht bedacht. Aber was ich verstehe, deswegen gehe ich morgen oder andere Woche hin, also interessiert mich einfach mal, was die Leute sich fragen. Ich gehe hin, weil das ist doch dieses bayerische Lokal. Ja, im Hofbräuhaus. Hofbräuhaus, da gibt es bayerische Lecker. Das stimmt, also das Essen kann ich in Bayern auch nicht. Wenn es da mit Knödeln... Ich war in Stuttgart übrigens in so einer Pizzeria mitten in der Innenstadt. Barbiano weil eure so Empfehlung zu hatte. Ja. Von okay. Irgend so einem, mir fällt, ich will den Namen jetzt auch nicht sagen. Es hat übrigens anderthalb Stunden gedauert, bis die Pizza durchkam. Mhm. Dann gesagt, wenn dich selber. Jetzt sag mir erstmal, was man jetzt fragen soll, bevor wir ganz abschweifen. Weißt du, die fragen sollst gar nicht. Sagst du hallo? Ich habe mir dieses vom, das, da gab es wohl noch ein Event vorher. Ja. Auch in Hamburg mit irgendeiner anderen Lucky. Ja, mit Cindy Potter. Ja, und da gab es dann jede Menge Bilder, wo sie sich mit der fotografieren lassen. Geht mal da ernsthaft hin und lässt sich mit der fotografieren? Also ich kenne die wirklich, ich kann das nicht beurteilen. Ich frage mich nur, wieso lässt man sich mit der fotografieren? Ist die ja, nö, nee, ja. Ja, sah gut aus. Ne, wieso? Das ist denn, du hast ja nicht unbedingt immer die Möglichkeit, nach Seattle zu reisen. Dann hast du jetzt halt einen Groundspeak-Mitarbeiter mal da und die genießen das ja auch so, sich in der Community mal zu bewegen. Und sie hat sich mit dir ja auch unterhalten oder hingesetzt, so ein paar, ja, du konntest ja alles erzählen. Die ja, was haben, denn? Ja, Cash-Empfehlungen oder haben mal gesagt, dass manche haben auch kritische Töne gebracht, das gefällt ihnen nicht. Mhm. Oder, ne? Was nicht? Ich wüsste nicht, ich könnte guten Tag sagen und das ist schön, ja. Soll ich dir jetzt Cash-Empfehlungen in Hamburg geben? Nö, das würdest du schon kriegen, aber wieso? Also es ist ja ein Gast und die Fotos sind ja so entstanden, dass du dich da auch vorgestellt hast. Also wenn ein Gast ist und du auf eine Party gehst jetzt mal und dann kannst du da auch hingehen und sagen hallo, zumindest. Ja, und wenn dann manche sich dann ein Foto gemacht haben, why not? Es gibt übrigens auch Fotos von mir. Ich habe da gar nichts gegen, ich versuche ja eher nur die Beweggründe zu verstehen, weil, sorry, das ist doch nichts Berühmtes jetzt. Ja, nur gut, es gab auch, da gab es auch TBs, TBs gab es da auch. Es gab Geschenke. Geschenke, genau. Es gab das umsonst, okay, ja. Alles klar. Dafür ziehen die Leute sich doch noch raus, wenn es ein Packing umsonst gibt. Es gab so kleine TBs oder Coins oder sowas, gibt es meistens als Geschenk. Ja, ich glaube, was willst du auch machen? Ich glaube, die Reviewer, das sind die einzigen, mit die so kommunizieren, die auch dann mal, was weiß ich, auch mal negativ oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge rüberkriegen. Auf so einem Event kriegst du das nicht hin. Aber warum sollst du mich mit denjenigen unterhalten, wenn dann guckst du, mir wäre es einfach zu kompliziert. Wir haben ja schon mal mit Jeremy am Tisch gesessen. Ich finde es einfach schwierig. Durch die Sprachbarriere ist das einfach kein lockeres Beisammensein. Ja, dann ist doch morgen der Abend für dich. Ja, aber, Deutsche. Ja, ich gucke mir das mal auch echt interessiert an. Also mir geht es doch wirklich gar nicht drum. Ich finde das weder schlecht noch gut. Mich interessiert einfach die Fragen, die da kommen. Das möchte ich wirklich mal sehen, weil ich wüsste einfach nicht, was ich sie fragen soll. Also ich könnte es mir sehr interessant vorstellen, weil sie ist ja Deutsche, wie ihr gesagt habt. Und demzufolge hat sie auch eine enge Verbindung hierher. Also sie spricht auch unter anderem Deutsch. Ja. Wird dann also auch aus der deutschen Community kommen und kann vielleicht auch mal... Also, nee, sie kommen nicht aus der deutschen Community. Sie hat jetzt erst bei Groundspeak angefangen zu cashen. Ja. Okay. Aber vielleicht haben wir dann trotzdem so, also ich glaube, die deutsche Community ist nach den Amerikanern die zweitaktivste. Ja. Und man hat ja manchmal so das Gefühl, dass wir hier sehr stark meckern und alles negativ sehen. Ja, aber das ist ja häufig auch die Sicht, wenn ein amerikanisches Unternehmen nach Europa kommt, dann gibt es hier vielleicht andere Richtlinien oder wie man sich bewegt. Und dann haben wir vielleicht da jemanden sitzen, warum auch nicht? Hör mir das morgen interessiert an. Also Jörg, du könntest morgen hingehen und sagen, hier, hör mal zu, dein Chef damals, der hat meine Rechnung nicht bezahlt. Ja, das stimmt. Weil die keine Kreditkarte genommen hat. Ja, natürlich. Also eigentlich ist Jeremy uns noch ein Essen schuldig. Ja, er hätte ja gerne, er durfte ja nicht. Er hätte die Fahrradkette, er hat nicht bezahlt. Ja. Also der ist gar nichts. Ja. Aber jetzt Annika ist vielleicht auch die, wenn du Deutsch nach Seattle schreibst, dann liest sie das denen vor. Das ist dann die Ansprechpartnerin. Genau, das ist quasi die sich um die schwierigen deutschen Themen kümmern muss. Und dann wir warten noch auf unsere Weltherrschaft und dann übernehmen wir den Laden. Auch noch. Schön finde ich eigentlich, so zwischendurch, bevor das nach oben wächst, Der TJ hat wirklich schönen Humor. Der schreibt, ach Jörg, lässt sich das sogar mit mir fotografieren. Könnt ihr euch dunkel erinnern? Ja. Ich glaube, ihr hattet das angerufen und habt gesagt, pass auf, kurz bevor ihr bei uns seid, ist ein Blitzer. Genau. Ja. Da saßen zwei ältere Herren in TJs Auto, lächelnd in diesem Blitzerfahrt. Ja, und fuhren 20 auch, Meter vor den beiden wurden wir von der Polizei jetzt rausgepumpt. TJ durfte bezahlen. Ja, was daran lag, dass es eine Zone 30 war, aber TJ dachte, er dürfte 50 fahren und die fuhr er akkurat. Ja, ich habe aber an der Stelle das. Ich saß doch neben ihm und so, hier steht doch nirgends was. Scheiße. Ja, es ist halt so ein älterer Ritter. Nee, also ich werde mir das morgen mal interessieren, Akku. Ich, wie gesagt, ich kann mir da noch nicht so vorstellen. Ich find's also ich fahre nur hin wegen dem Essen. Also gewundert hat mich ein bisschen der Zulauf. Ich fand den gar nicht so doll, wie er so. Also Matthias hat geschrieben, da kommen so ganz viele. Dafür, dass es in Hamburg ist, zum Zeitpunkt, wo einige noch fast alle Urlaub haben, finde ich den Zulauf jetzt eher durchschnittlich. Also gut, gut, aber. Ja, für ein Hamburger Event, ich weiß gar nicht, 100, was war's? War es? Über 100? Ich glaube, jetzt 100 hat er zuletzt geschrieben. 100, das ist, also das kriegst du auch beim normalen Event. Ja, da war ich gespannt. Ich hätte da, ja, hätte ich da auch noch erinnert. Ja, ist bei uns auch so. Genau so. Ja, auch so die Größenordnung, ja. Ja, ja, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass, also wenig ist jetzt das falsche Wort, aber ich hätte gedacht, das hätte noch einen größeren Hype genommen. Ihr solltet am Stuttgarter Flughafen, braucht ihr mal einen Cash, das wollte ich nur mal sagen. Da gibt es doch einen im Parkhaus. Ja, genau. Nee, im, ja. Hä? Ja. Ja. Also, aber im Flughafen wären wir lieber. Ja, okay. Klar, Game 18. Ja, so wie in Hannover, so ein offizieller, das wäre perfekt. Ja, genau. In Düsseldorf gibt es doch den jetzt auch. Genau, Düsseldorf hat auch einen offiziellen. Ja. Muss ich nach Düsseldorf fliegen. Ja, der ist mittendrin, der ist echt schön. Mhm. Hannover übrigens auch, ist auch. Tanja, hör mal auf, meine Tweet zu favorisieren, so mach das hier Ping-Pong-Bogen. Ich kann den Ton jetzt nicht abstellen, da stelle ich den falschen Ton an. Da wird wieder nichts, was wir rauskriegen, das ist auch scheiße. Ein Geschenk zum Abbau der Hormone? Was hast du denn hier für ein Thema? Was habe ich da? Da steht, vielleicht ein Geschenk zum Abbau der Hormone. Wo bist du? Habe ich jetzt schon einen Kalender ausgebracht? Also ich bin schon wirr, aber was du da machst. Das ist unter deinem Öko. Ökoterrorismus, das können wir auslassen. Ja, da geht mir. Nee, da haben wir schon drüber geredet. Ja, das ist Ressourcenreden, wir verbrauchen aber einen Baumjaulen. Ja. Ach so, ach, jetzt habe ich, das habe ich auch gesehen. Ach, da hast du jetzt das. Jetzt sind wir ja schon nach 18 Uhr, jetzt können wir ja auch. Mal meine Maps aus. Mal meine Maps aus. Ja, gibt es bei Amazon. Kostet, glaube ich, 7,95. Irgendeiner hat wohl schlechte Erfahrungen gesammelt. Der schrieb, das sollte man nicht auf der Arbeit benutzen, wo es einen gibt, der einen wegen sexueller Belästigung rankriegen kann. 8,99 € kostet das. Warte mal, Hecke, nannt ich locke ja nicht auf OC. Das kriege ich gar nicht mit. OC? Ich bin so. Was ist OC? Oh, jetzt habe ich das Falsche gemeint. Sehe ich euch beide. Das ist echt hübsch, aber ich will euch im Moment gar nicht sehen. Hast du, holst du jetzt das Malbuch raus, oder was? Nee, ich war im Bildschirm da. Ich habe hab mir das als in Evernote. Das Ding heißt also tatsächlich ausgeschrieben, mal meine Möpse aus, ein Malbuch für Männer. Das ist ja noch viel besser als Scheißen im Wald. Ja, also wer echt ein witziges Geschenk so für so witzige Anlass sucht, finde ich das gar nicht so doof. Ich habe gerade, ich habe so mein inneren Auge, Scheißen im Wald, das Malbuch, nee, also so, mal so meine. Sieht das etwa aus? Okay. Das kann ich zu Hause natürlich. Also wirklich nur Zeichnungen und die farbig ausmalen. Okay. Das ist doch eine süße Idee, also fand ich wirklich gut. Ab einem gewissen Alter ist auch das Einzige, was man noch macht. Eben, ja. Da kannst du mich noch rummalen. Cool. Nein, aber das fand ich wirklich zum Abbau der Hormone ein wunderbares Geschenk. Wie gesagt, würde ich jetzt nicht auf einer Arbeitsstelle benutzen und offen liegen lassen, aber da gibt es bestimmt dann welche, die regen sich auch darüber was auf. Was machst du gerade? Ich baue meine Hormone ab. Ich stelle sie mir bildlich vor, im Großraumbüro. Der Chef steht hinter dir und du bist da schön. Sorry, ich kann jetzt nicht, ich muss zeichnen. Den nächsten, den ich da drin stehen habe, ich weiß gar nicht so genau, der wäre ja fast was für den Blogleser, aber wir können ihn jetzt auch hier verwursten. Ja, der ist gut. Der ist wirklich gut. Also, was ihn da getrieben hat, wir lassen den Namen wie immer mal weg und ja. Brauchen auch nicht sagen, welcher Cash, das ist ja egal. Wow, ein neuer Cash. Und dann auch noch wieder ein Fragezeichen. Echt toll. So lernt man total viel von seiner Tapete kennen. Der Satz ging so ein bisschen an mir vorbei. Die ist ja in jeder Gegend so verschieden. Nee, echt, mich langweilen solche Caches inzwischen sehr. Was lob ich mir Schneewittchen Goes Downtown? Nee, was lob ich mit Schneewittchen? Na gut, mit Rechtschreibung war das auch nicht so. Urholsteiner gab mir die Lösung und ich habe mich zusammen mit Bla in die Dose eingetragen. Schnarch. Jupp, den Text habe ich zudem von mir selbst geklaut. So einen Logtext gab es erst gestern. Da fehlen auch wieder ein paar Buchstaben. Ähnlich schwerer Dose. Ich hoffe, das ist nicht gegen eine Cacher-Ehre, die nirgends geschrieben steht. Nee, ist aber gegen Rechtschreibehre. Ach ja, super war am Cache, dass er nur ein Smiley ist und dass er nun ein Smiley ist und dass ich nach gefühlten 100 Jahren mal wieder zusammen mit Bla los war. Da frage ich mich, er hat offensichtlich gar nichts gegen den Cache, sondern ist ihm nicht schwer genug und er mochte das Rätsel nicht. Warum hat er den gelöst? Echt? Also ich habe, er mochte den Cache nicht, habe ich so den Eindruck. Oder den Owner, ich weiß nicht. Ich nur dieses nee, ich denke, er hat gar nichts gelöst, oder? Er hat ihn. Stimmt, ja, hast recht, er hat die sogar noch bekommen, ja, hast recht. Also was so ein Lock soll, geht wirklich langsam völlig an. Wenn die sich nicht mögen, das kann ich ja wenigstens noch nachvollziehen, aber dieses Lock finde ich einfach nur wirr. Mhm. Vielleicht ist es Sarkasmus. Also das Schlimmste bin ich, wenn ich Sarkasmus, Ironie oder Ähnliches anbringen möchte. Ja. Es gibt doch automatische Rechtschreibkorrekturprogramme, die wenigstens zu Groß- und Kleinschreibung und fehlende Buchstaben anzeigen. Dann sollte ich wenigstens die benutzen, weil sonst mache ich mich doch selber angreifbar. Also, die gibt es aber nicht mehr, wenn du mit deinem Pad lockst. Ist das schwieriger? Ach so. Ja. Das haben die doch aber auch schon, oder? Also man, heutzutage lockst du doch unterwegs. Das, die Diskussion lasse ich nicht schon mal. Du bist ja schon benötigt, wenn das nicht machst. Dann haben wir das geklaute Auto. Habt ihr davon auch mit? Das ist cool. Ne? Da müsste man eigentlich nochmal drauf gehen, ob das jetzt irgendjemand gesehen hat. Ja, also ich habe mich bis zum Ende gefragt, was das alles mit Cash so ganz richtig zu tun hat. Ja, das ist blöd für ihn, dass das weg ist. Kann ich verstehen. Dass er dazu was schreibt, kann ich auch verstehen. Warum es komplett in Großbuchstaben steht, da hört es bei mir schon langsam auf. Weil es einfach sich kaum lesen lässt. Taste hat geklemmt. Ja, ja. Und dann kam danach, das fand ich, danach wurde es dann richtig grotesk. Dann kam ja irgendwie der Account Polen Auto Klaubande und hat geschrieben, den hätte ich virtuell noch gerne gegrabt. Sorry, ich lache und am Schreibtisch. Ich fand das wirklich cool. Also ich glaube, der macht jetzt auch ein paar Länderpunkte mehr im Osten. Stimmt, es kam auch noch eine Sockenpuppe, Tschechei Autoschieber. Wir hätten den auch gerne noch gehabt. Und die Frage ist, ist es tatsächlich... Ja, ist es... Ja, ja. Warum? Das ist doch... Also sorry, das ist schwarzer Humor, aber es ist doch Humor, oder nicht? Also ich... Ja, weiß ich nicht. Was war das für ein Auto? War das Auto abgebildet? Ist das Auto abgebildet? Ja, das ist ein Audi A3... Kombi S3. In Berlin. Mit ganz viele PS. Berlin, das ist ja jetzt ein Warschau. Ja, so in die Richtung hätte ich auch vermutet. Ja, würde ich auch von ausgehen. Umlackiert. Ja. Wenn der Dieb clever war, hat den Turbobug abgemacht und hat noch so einen LKW drauf. Da war relativ große Werbung, glaube ich, drauf gestanden auf dem Auto. Ja, das AT. Achso, der kam aus Österreich. Ja. Momentan ein österreichisches Kennzeichen stand da, glaube ich, bei. Mensch, wie war das? Der hatte doch, wie hieß der? Ich sehe hier Speedcourse Cashmobil. Ich glaube, das ist die Speedcode. Muggelfrei. Muggelfrei.at steht da drauf. Ja. Also wenn ihr sowas seht, dann wendet euch, der hat das unter so einem... Wohl nicht ganz, oder? Was? Muggelfrei war es nicht ganz. Jetzt nicht mehr. Das ist ein Trackable. TL7NN... Nee, das ist der Log. Aber da findet ihr auch das Log. TL7NN... Da gibt es schon hier im... Achso. Ist alles schon da. Alles schon da. Dann kommt es ja auch in die Shownotes später. Genau. Kann ich aber großkotzig sagen. Ich muss ja nicht machen. Aber es müsste noch so eine andere Autogeschichte geben von irgendjemandem, der sein Auto nicht mehr gefunden hat, wegen Dement und so, wo dann auch... Ja, das sind ja alle losgegangen, haben das gesucht oder so. Ja, genau. Das hat sich die Geschichte fand ich auch noch gut. Also, das war ja okay. Kenn ich gar nicht. Haben das gefunden? Ja, ja. Irgendein Cacher, ne? Also der musste ein Cacher, also irgendwie musste das Auto... Ist er dement und hat... Nee, nicht der... Nee, nicht der... Also irgendwie musste das Auto abgemeldet werden und der, dem es gehört hat, hatte irgendwie mit Demenz oder so Probleme und das Auto war nicht mehr findbar. Ja, genau. Aber man muss zum Abmelden die Kennzeichen mitbringen und deswegen mussten die das Auto suchen und dann haben es Cacher irgendwie gefunden. Ach stimmt, das habe ich doch am Rande mitbekommen. Das ist wirklich so 3 Stunden durch die Stadt gehört, bis sie es gefunden genau. haben. Aber ohne Tolpencode, sondern einfach nur ein ganz normales Auto. Ja, genau. Und das kam aber über das grüne Forum, ne? Ja. Ja, und dann haben sie es gesucht und das wurde tatsächlich gefunden. Wir finden halt alles. Das fand ich dann ja auch echt. Also guck mal, der kommt jetzt, muss der Chat aber vorsichtig sein, da macht auch einer Witze drüber. Ja, ja. Nee, also das fand ich aber am absurdesten. Also ich meine, ist schon schwarzer Humor, aber fand ich immer noch witzig eigentlich. Und dann ging es dann plötzlich los auf Facebook und Twitter, dass das überhaupt nicht witzig wäre. Es ist so, du darfst heute im Netz, darfst du keine Meinung mehr vertreten. Du musst entweder mit dem angepassten Strom schwimmen. Ja, oder du kriegst aber Feedback. Da jetzt so ein Spruch. Mir ging das mit dem Auto auch langsam um Keks. Das ging ja über sämtliche Facebook-Gruppen, über alles. Ich weiß gar nicht, wie der alles mit diesem Auto bewirkt hat. Sorry, ist da irgendwie blöd. Was ist denn eigentlich muggelfrei.at für eine Seite? Ist das ein Shop? Ich weiß nicht. Nicht, dass es Werbung kann ist. Kann jetzt nicht wechseln. Das wäre ja mal so. Dann haben wir ja mal so hat er Werbung eingestreut. Das kann natürlich auch sein, ja. Nee, ich glaube, irgendwie liegt das Auto am Herzen. Hat auch irgendwie Finderlohn, 1.000 Euro oder so. Nicht ganz wenig hat er ja da rausgegeben. Für ein Audi A3? Ja, S3. Die haben doch dann irgendwie 5 Millionen PS und ja. Das war auch, wie gesagt, es war ja sachlich es war ja sachlich alles okay. Was ich nicht verstehe, ist, warum man da jetzt nicht einen Scherz drüber machen durfte. Also das war alles, ja. Weil er selber gelitten hat. Wenn dein Auto jetzt weg ist. Und ich habe auch gelitten. Er hat in 5 Facebook-Gruppen habe ich das gekriegt. Das nenne ich auch Leiden. Ich will das nicht so oft lesen. Facebook ist schlimm. Das ist wie so eine Datenschleuder. Du bist einmal drin. Guck mal, wir haben ja wieder einen Chat. Ne? Das ist ein Audi A4 Avant Quattro S-Line. Mit 3 Liter TDI, 241 PS. Und mit einer zerschlissenen Seitenscheibe. Ja, und 4 Polen drin. Und guck mal hier, Kilometerstand. Okay, Heckenland, wie viel willst du dafür haben? Mach dich mal lustig, wir verlieren wieder hunderte von Hörern. Sag mal, was ist das eigentlich? Das ist doch dein Sattel hier. Hier brauchst du aber auch echt so ein stahlhartes Gesäß. Ja. Ich finde es. Also da sitzt man angenehmer. Wir haben auch doch, im Allgemeinen im Keller unsere besten Möbel stehen. Nee, also fand ich alles ein bisschen, wie gesagt, so typisch Geocacher-Medien. Sehr, sehr seltsam. Bist du noch in vielen Gruppen auf Facebook? Bist du leidensfähig? Nee, ich bin tatsächlich nicht mehr in vielen Gruppen, aber ein paar behalte ich schon, weil den Podcast, so wie wir ihn machen, müssen wir ja diese ganzen Albernheiten noch mitkriegen. Sonst haben wir ja nichts zu berichten. Wir müssen auch was haben, was uns lustig machen können. Die kriegen ja nichts mehr mit. Ja, deswegen, naja, ein paar Gruppen bleibe ich ja. Ein paar Gruppen, ein paar Foren. Ja. Sonst sind wir ja nicht mehr wichtig und wir müssen uns ja auch aufblasen können. Also von daher müssen wir auch was mitkriegen. Das erzählt man ja nichts mehr, wenn ich so auf so einem Event bin. Die fallen ja alle in den Staub, wenn ich da ankomme, weißt du? Bei der Wanderung auch. Da wurde ich erstmal, musste ich die Hände nach oben, Beine auseinander, wurde ich abgetastet, ob ich ein Mikro dabei hatte. Vorher hat keiner sich was gesagt. Hatten alle Angst, dass ich da irgendwie... Ja, darf auch keine Sorge haben, auf ein Event kommen wir so schnell nicht mit Mikro, also nicht angekündigt oder so, das meine ich. Da hatten wir uns ja schon unterhalten, ob wir werden auch mal was machen, das können wir auch, aber nicht unangekündigt. Also ich will den Leuten nicht auf den Sack gehen mit diesem Podcast. Wer das hört, der ist selber schuld und der verantwortet das ganz für sich alleine. Aber es ist ja so ein bisschen Journalismus, du kannst ja hier alles mitschreiben. Bier und Journalismus, ja. Ich glaube, jetzt ist gerade bei Axel Springer der Chef tot umgefallen. Also, obwohl der die macht ja die auch kaufen so. Uns noch, da ist auch nicht mehr drin. Also wenn dann, für welche Zeitung könnten wir eigentlich als Journalisten tätig werden? Morgenpost. Nee, Super Illo oder sowas. Ma, das ist ja größer, ne? Praline. Kennst du noch Praline? Ah, oh, Praline kenne ich ja. Sie ist der wusste ich doch. In unserem Alter kennt man doch Praline. Und Tina war mal ein Konkurrenzprodukt dazu. Nee, Tina war das für Häkeln. Nee, glaube ich auch, nee, oder? Tina war so eine Frauenzeitschrift, wo du auch so mal Diät- und Häkeltipps drin hast. Mehr ist bei Frauen nicht. Ach ja. Stimmt, da waren die Witzseiten aber die besten. Meine Mutter hatte den Scheiß meiner Sauna nicht. Da konnte ich mal das Kind. Was jetzt, die Praline in der Sauna? Nee, die Tina. Ich muss jetzt mal nachfragen, das ist jetzt spannend. Nee, ich glaube, die Tina war das. Das ist so lange her. Gibt's das, lacht sich jemand das heißt, das war die Coupé, aber da könnten wir auch dafür schreiben. Coupé, so eine Bildunterschrift? Das muss man sich das überlegen, wenn man die Praline und die Tina noch kennt, dann ist man echt alt. Ne? Kennt ihr die auch noch? Tina in jedem Fall. Also, hat. Nee. Da war das meine Mutter, die es zuerst hat. Ich glaube, Praline war damals sowas so wie der Porno für Arme. Da gab es ja nichts anderes zu der Zeit. Echt? Könnten wir voll machen. Samantha, 25, liebt es zu Hause. Das mit den Quitten. Leider hat sie nicht immer sein, die komplette. Leider ist ihre Waschmaschine voll und sie hatte nichts anzuziehen. Sowas stand doch da immer drunter. Ich weiß es nicht. Also die Texte. Du, ich habe nur die Texte gelesen. Ist klar. Okay, dann müssen wir hier machen. Obwohl, der hat einen guten Vorschlag. Wald und Hund, ja. Hier, wer Tina liest, der trägt auch Tosca. Weißt du noch, Tosca von, was wie hieß sie? Nicht Iris Berben, wie hieß die denn? Tosca ist doch hier. Oh, Chat, wie hieß die Frau, die für Tosca Werbung gemacht hat? Muss ich wieder selber. Tosca, der letzte Versuch, seid ihr alle besoffen? Die kennen das auch noch alle. Ja. Kompostparfüm. Das gibt. Kompostparfüm ist großartig. Das muss ich mir merken. Das kommt schon mal gut. Guck mal, da kommt schon die. Ich kann auch nachher nicht. Wenn ich jetzt in unsere Shownotes. Uschi Glas meint er hier. Uschi Glas, genau. Uschi Glas war die Werbeikone für Tosca. Ach, hey. Das ist doch diese Mumifizierte jetzt da, ne? Die hat doch diese komischen Krebs verkauft. Mit, die dann mit zwei Tropfen Tosca hinter dem Ohr fühle ich mich wie ein anderer Mensch. Du sitzt dann davor und denkst, du siehst immer noch aus wie Schmelzkäse, aber okay. Uschi Glas. Weißt du, was wieder im Kommen ist, Jörg? 47.11. Die machen jetzt das Markenimage für die junge Generation. Mhm. 4711, echt kölnisch Wasser. Ja. Mhm. Also bei der, da tun sich echt, das ist ja ein Schlüsselloch. Was gucken wir jetzt mal, was haben wir da für einen Chat? Wie sind die denn? Das sind doch diese Trucker-Zeitschriften, die eingeschweißt ganz hinten an der Tanke liegen. Schlüsselloch. Also ganz das sagt mir jetzt, da bin ich tatsächlich raus. Also da hatte ich zu früh Internet. Internets. Kannst du jetzt auch nicht. Hast du, es gibt ja Abmahnungen. Geht ja nicht. Ach, bei RedTube, oder das heißt, ja. Kenne ich nicht die Seite. Was war das nochmal? RedTube, haben sie doch überall berichtet. Ja. Also das war ja nicht mehr zum Gehen, das mitzubekommen. Für so. Streaming von, ich weiß gar nicht, ob es Pornos oder was, ja, muss ja Pornos gewesen sein. Für Streamen von Pornos gab es dann Abmahnungen, weil genau. In deinem Hauptspeicher ja sozusagen im RAM. Die haben die Seite gefaked. Das sekundenlang vorgehalten wird und das haben sie als Kopie überhaupt. Das ja, eine Kopie. Vorher haben sie sich auf eine andere URL ja, und die Rechte von den Filmen gehören ihnen auch nicht, wie sich jetzt herausstellt. Also ja. Sagen wir mal so, diese Kanzlei ist kurz davor, komplett in den Bau zu wandern. Ich glaube nicht, dass wir da noch eins verteilen. Verteilen sie selber, das passt schon irgendwie. Guck mal, jetzt kommen sogar schon die Links. So, dann musst du auch musst du rausfiltern. Ja, sag mir, wenn ich jetzt Praline mit in unsere alles Shownotes. In die Shownotes, genau. Und wir haben eine ganz neue Hörerschaft. Aber weißt du, was wir für Hörerschaft plötzlich haben? Ja, plötzlich habt ihr ganz neue Gäste hier. Und aber allerdings iTunes könnte uns rausschmeißen. Apple ist ja immer. Jörg, du weißt ja, ohne Schutz kein Spotz. Ja, so, kommen wir wieder was ein bisschen. Ja, wir müssen jetzt wieder zum Geocaching. Ne? Sonst weißt du ja, da gibt es ja so Shitstorms, wenn man da zu sehr ablenkt. Wir müssen die Schlemmercacher mal mehr einbeziehen. Hier. Ja. Ein bisschen was aus der Stuttgarter Region. Die dickern uns sonst weg. Ist es bei euch auch so? Wie ist es denn eigentlich? Ich habe mal die Schwaben so als. Wie ist es bei euch? Gibt es da auch schon Geocaching? Ja, ist auch schon angekommen. Ah, habt ihr schon Internet? Auch das. Nee, es sind ja eher so, man sagt ja, die Schwaben sind so das gemütliche Völkchen. Ja. Bei uns hier im Norden ist ja manchmal das Hauen und Stechen. Das kann man durchaus dazu sagen. Wenn du das mal weglässt, ja. Nur. Also vielleicht nicht so ganz in dem Ausmaß. Also ich kann es vielleicht ganz gut sagen, wir reviewen ja in NRW und in Baden-Württemberg und da sehen wir schon klare Unterschiede. Das hat sich so ergeben. War auch so eine Bedingung mit, dass wir diesen Job eben auch machen. Baden-Württemberg jetzt auch? Ja, mit. Helfen damit, ja. Das ist ja jetzt vor der Haustür. Ja, wir haben um die Homes so und so. Ist das nicht doof? Ich dachte, so. Nö. Ich dachte, der muss in dem Bundesland. Nö, man muss nee, gar nee, nicht. Das war ja früher. Wir hatten vorher nur NRW. Und genau, hatten wir so vorher. Irgendwie. Naja, gut. Ja, wieso? Ich würde ganz ehrlich, wenn ich das Job anfangen müsste, also das würde ich schon müssen, sonst freilich würde ich die nicht nehmen. Da würde ich nicht hier vor der eigenen Haustür reviewen wollen. Ja, wieso? Aber da kennst du doch die Gegebenheiten. Ja, und dann stehen hier nachts mit der Fackel vor der Tür. Also du kennst natürlich nicht das ganze Bundesland. Ja, aber guck dir die Bekloppten an, die da teilweise. Denk mal an die Mails, die da so teilweise, die stört. Ja, da musst du dir einen anderen Nickname nehmen. Dann nimmst du statt... Sanne und Kiki, Kalle und Siki. Ne? Ja, du nimmst statt die Buddy, nimmst du T-Buddy. Genau. Fertig, das kriegt kein Mensch raus. Nee, scheiße, die gibt's schon auf Twitter. Ja. Das wusste ich gar nicht. Also sagen wir mal, in Baden-Württemberg geht es vielleicht etwas ruhiger zu vom Temperament her, aber gestritten wird um die gleichen Dinge. Aber auch in der Form? Also der Shitstorm ist immer nicht gleich ganz so impulsiv, so groß. So, ja. Ja, aber wir sind einfach zu viele Häuptlinge, glaube ich mal noch. Und werdet ihr da oft als Streitschlichter auch gefordert? Ist ein Reviewer heute sowas wie ein Streitschlichter also auch manchmal? Wir werden oft angeschrieben, aber wir machen das nicht. Das ist nicht unser Job. Eigentlich seid ihr dafür auch gar nicht zustimmen. Nee, sind wir auch nicht. Wir also verweisen dann direkt an Grounds. Ich wollte sagen, könnt ihr beim Cache auch nur sagen, geht oder geht nicht. Und dann war es nein, können wir auch nicht. Wir kennen auch die Vorgeschichte nicht. Wie vor allem, manche haben ja echt immer so diese Idee, dass ihr wirklich großen Einfluss habt. Jetzt kommen wir fast schon in der Reviewer-Sprechstunde, aber egal. dass ihr da echt noch großen Einfluss habt und dass ihr Möglichkeiten hättet und ihr könntet doch, wenn ihr wolltet. Das ist ja echt, das ist ja wirklich das, was du auch heute immer noch oft hörst. Ein Reviewer wird nie danach gefragt, witzigerweise. Ich sage mal, mail doch einfach mal einen an und frag ihn. Das ist irgendwie, nee, dann hat man ja nichts mehr zu pöbeln, habe ich das Gefühl. Nee, unser Job ist ja, die Caches freizuschalten und nicht jetzt die Leute untereinander da auf eine Reihe zu bringen. Ja. Also das können wir nicht. Unser Job ist es auch nicht, das möchte ich mal klar sagen, Caches zu verhindern, auch wenn das manchmal vielleicht ja, so rüberkommt. Sie sollen halt Guideline-konform sein, ja. Ne, bevor sie gepublished werden. Zuckt aber schon mal bei den Finger, oder? Ich glaube, deswegen muss man doch schon einen bestimmten Charakter haben, sonst wird das doch nicht funktionieren. Einen ausgeglichenen Charakter brauchst du, ich glaube. Oder? Ja, so ein bisschen ausgleichen. Ja. Man sollte nicht sofort ausrasten, wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert, weil dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Juckt es euch, es kann ja eigentlich nicht in den Fingern jucken, das zu verhindern, weil das kriegst du ja meistens nur als Finder mit, dass da irgendwann ein Problem ist. Als Reviewer hast du ja die nackte Ansicht. Ja, aber genau. Das Listing, was du selber das Listing und so bist, weißt du ja auch mal schon, was das bedeutet. Also, das denke ich doch mal schon. Ich wüsste doch anhand, bei manchen Listings wirklich ernsthaft, die lese ich, weiß ich, brauchst nicht hingehen, der Cash ist scheiße. Stimmt, ja, aber auch das haben wir nicht zurück. Wie bei unserem. Nee, aber ich meine, deswegen weiß man ja schon, also man ist ja trotzdem nicht ganz neutral in dem Sinne, sondern man kennt ja schon an den Listings bei manchen. Wenn da schon drinsteht, ich verlange, dass da nur der Name und das Datum steht, dann weiß ich schon, oh, wieder so ein Spinner, der alles vorschreiben möchte, wenn er könnte. Das ist bestimmt so, wenn du dann so, wenn du so ein Typ bist und du bist markiert, dann haust dein Listing da rein. Oh nein, nicht der schon wieder. Ja. Und das ist schlimm, ist immer, dass gerade solche Owner sich auch, glaube ich, da reißt sich bestimmt auch keiner drum um so ein Listing, oder? ich mache erstmal das nächste. Ihr müsst da nicht drauf antworten. Ihr müsst nicht drauf antworten. Alles mit, was hier gesprochen wird. Ja, ja. Das ist die Aussage. Dann seid ihr morgen bei. Ja. Nein, wir machen es natürlich schon, aber man, nach ein paar Monaten Reviewen kennt man natürlich so ein paar Pappenheimer, keine Frage. Also ich, das wäre so ein Job, den könnte ich. Kriegt man als Reviewer eigentlich auch für den Cachern Geschenke? Nein. Also wir hatten bis jetzt noch keine Geschenke bekommen. Dann müsst ihr Podcast machen. Stimmt, ich muss hier nächstes Mal was mitbringen. Ich habe ja dieses Mal auch nicht. Das darf man sagen, ne? Ja. Ja, schicke Coin, hast du doch gar nicht gesehen. Ich zeige es dir mal. Nein, wir haben ja, wir schenken ja heute was bei unserem Podcast. Echt? Ja. 10 Euro, oder? Nein, guck mal, was da hinten steht. Ach ja, nein, nein, nein, nein. Ich hab ja so einen kleinen das Auto ist voll. Ach komm, das nehmt ihr morgen mit auf dieses unter Event. Das kann Annika mit nach Seattle. Wunderschönen TB für euch besorgt. Ich stell mir das so richtig gut vor, wenn ihr geblitzt werdet. Der fährt mit du, ja. Und du hältst das einfach auf dem Beifahrersitz so hoch. Nenn doch mal den Tracking-Code. Müsste ich jetzt mal kurz aufstehen und gucken, den Tracking-Code kannst du nicht. Nee, ich habe ihn ja bei mir im Profil. Oder so Tracking-Code kannst du nicht nehmen. Der ist ja bei mir im Profil. Dann kriegt er doch viel. Ich meine, sieht ein bisschen pervers aus. Mit diesem weit geöffneten Mund muss ich gleich wieder denken an 7 saugende Öffnungen. Das ist dann kaum kostet eine Figur 29,95. Haben wir mal einen geschenkt, der zum Studium nach Berlin gegangen ist. Für den haben wir so eine aufblasbare Bandosell gekauft. Das ist die Haribo. Das ist die Haribo-Figur. Nee, das ist nicht die Haribo-Figur. Nee, ja. das Ding kommt vom Kiez. Ganz klar. Warte, wie hatte ich ihn denn hier? Ich hatte mir, der nennt sich KT-1 Event TB. Und da gibt es ja sicherlich auch eine Nummer. Das ist TB40J5N. Ich fand, der muss mal in den Süden. Der kreist immer hier oben rum. Nee, der muss nicht in den Süden. Wer ist denn das? Ist das nicht die Haribo-Figur? Nee, das ist nicht die Haribo-Figur. Wer ist denn das? Also der von dem Kindersnack ist es nicht. Doch, nimm mal mit, das gibt den JR, das Ding. Nee, Auto ist voll. Also, hätten wir ja wirklich gerne. Das wird ihr morgen mit zum Event und dann wird sich schon zeigen, wer das mitnehmen wird. Kombi wollt ihr mir erzählen, das Auto ist voll. Also bis oben hin. Ja. Alter, das ist der Scheiße. Der ist schön. Hätte ich fast noch was von getrunken. Jörg, der ist schön. Der Quittensaft? Nee, der Coin hier. Den ich in der Hand habe. Ja, ne? Das ist ein, ja, keine Nummer hier. Das Ding ist sowieso ein Archiv. Könnte man den jetzt eigentlich discover? Warum denn nicht? Der ist auf euch jetzt. Ja, wieso, wenn er gar nicht freigegeben ist, kannst du auch nicht discover, oder? Doch, der ist ja natürlich aktiviert. Ich hab doch, Mann. Die Coins werden nur aktiviert verschenkt. Ich hab doch da sehr bescheidene Ahnung von. Weißt du da, wo wir sind? Aber ich glaube, du darfst es jetzt nicht nennen. Nee, oder? Aber hast du beachtet? Von Norden bis Süden. Das passt auch noch zu uns hier, ne? Also wenn du das so machen möchtest, würde ich dich bitten, die Coin zu adoptieren, weil sonst kriegen wir nämlich die ganzen... Nein. Aber der hat doch zwei verschiedene Nummern. Der hat doch einmal diese hier und der hat auch hier noch eine. Ja, aber es gibt die eine Tracking-Nummer und die andere ist einfach eine Durchzählnummer von den Dingern. Genau. Ah, wer hat die andere 305? Das weißt du ja gar nicht. Was? Aber der ist sehr symbolisch. Ja. Der hat ja auch gleich einen Ehrenplatz ganz vorne. Neben Heike. Also, wollte nicht mitnehmen? Nö. Nee. Nee. Morgen auf dem Event könnt ihr das verteilen. Genau. Finden sich bestimmt Kinder oder so, als die ja, mögen es gern. Ja, wenn es nicht verteilt kriegst, hat der Event-Owner halt. Der Letzte nimmt den mit. Ja, sonst nicht. Ich bin überlegen, ob wir ihn mit zum Tippi-Tappa nehmen. Tippi-Tippi-Tapp. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nach Holland mit einem Blasmund hinten im Auge fahren möchte. Bei mir ist noch frei. Also wir werden, glaube ich, ein Bild von dem Ding machen müssen. Ja, müssen wir auch. Das ist wird jetzt der berühmteste TB, weil er nämlich im Podcast ist. Stimmt, wir sind ja, ne? Aufgeblasen und... Guck mal, der war auch noch nicht in Nordrhein-Westfalen, sehe ich gerade. Und in Holland auch noch nicht. Ja, also dann. Berlin. Ja, aber so lange willst du den behalten? Ja, guck mal, wann ist das überhaupt? Pass mal auf, der ist mit dem Log-Eintrag 24 hier oben... Nee, mit 21... Nee, vielleicht gar nicht. Mit 19 ist er irgendwann hier oben angekommen und hat jetzt 53. Also der kreist schon eine ganze Weile hier oben. Also wer sich fragt, warum er heute so ist, Quittenlikör 2013. Die gute Quitte. Schmeckt sehr lecker, scheint aber unser Kollege hier ein bisschen aus dem Bart zu werfen. Nö, wir können ihn damit hinnehmen, warum nicht? Weißt du, das ist Mobbing. Was? Das war schon wieder Mobbing. Den mitzunehmen? Nee. Jürg, das mache ich einfach nicht mehr mit. Doch, wir haben heute immer, das fällt mir gerade so ein, nebenbei, wir haben die 50. Folge. Die 50. Folge? Ja. Oh. Insgesamt von dem Podcast, also wenn man alles zusammenschmeißt, was da gemacht wurde. Ich habe irgendwann mal durchgezählt und neu nummeriert, damit das endlich irgendwie mal in Reihenfolge kommt. Das war ja alles etwas fair bei uns. Wir sind hier nicht am Saufen, Tünnis. Das ist Gesundheitstrank, weil ich ein bisschen Erkältung habe. Ja, das ist die gute schwäbische Quitte. Ja, ja. Was ist Quitte überhaupt? Quitte ist so eine Frucht. So ja, ich überlege gerade gelb. Gelb, ziemlich ja. Hart. Kennst du doch. Nee, sag mal jetzt so, ich Obst. Vielleicht sollten wir mal den Hörer nicht so. Nee, kann ich nicht. Ich kann Obst gar nicht ab, wie soll denn nicht. Hier oben gibt es halt nur Fisch. Das ist halt so. Ja, nee. Vielleicht sollte man den Jürgen mal. So vielleicht sollte man den. Wir brauchen echt so ein TV, ne? Mal beschreiben, wie das hier aussieht. Also der Jürg liegt hier auf dem Tisch, ja. Obenrum entkleidet und wir trinken diesen Quittenschnaps aus seinem Bauch. Ja, wir tragen nur mit Strohhalm. Wir tragen nur unsere bayerischen Mützen. Du wirst lachen, ich habe das fürs nächste Mal so vorgesehen. Ich habe hier noch so eine IP-Kamera, ja, die ich jetzt nicht mehr mit WLAN benutzen kann, aber noch mit LAN. Das heißt, die wollte ich das nächste Mal hier oben raufstellen und wer dann unbedingt gucken möchte... Ich kann mir nichts Langweiliges vorstellen. Ich auch nicht, aber es gibt immer Leute, die das trotzdem tun. Aber wir können so geheime Zeichen dann währenddessen machen. Weißt du, wie dieser Übersetzer beim Tod von Mandela, können wir uns dann auch mal so hinstellen. Habt ihr das mitgekriegt? Ja. Hat der Eier in der Hose oder nicht? Wie lange stand der da? 5 Stunden und der hat irgendwie nur 20 Gesten gemacht. Ja, das sagt er auch. Das musst du erst mal bringen. Hat sowieso keiner verstanden, was das war. Ja, so einfach kommst du da hin. Aber überleg mal, 5 Stunden, 20 Gesten und du bist immer im Fernsehen. Ja. Und dann nach Hause gehen, Schatz... Schalt mal also, den Fernseher an. Wenn ich sehe, was heutzutage im Fernsehen ist, will ich da gar nicht sein. Also. Ich vermisse ein bisschen, weil zu dieser Zeit kann doch immer Dschungelcamp. Das war doch. Es ging immer am ersten los, glaube ich. Keine Ahnung. Also ich muss nennen. Nee, sorry, ehrlich nicht. Boah, jetzt kommt da aber ein Abgründe. Gib mir lieber noch einen Schluck, glaube ich. Boah, Dschungelcamp. Jürgen, jetzt erzähl mir nicht, dass du immer Arte guckst. Du hast das hier mit der Praline gebracht. Erstes, zweites, drittes. Viel mehr gucken wir nicht mehr. Der Rest kommt wirklich nur noch Kacke. Was da in den prominenten Sendungen läuft, den weiß ich ja nicht mehr, wer das ist. Also dann wird es irgendwie sinnlos für mich. Komm, lass uns noch ein bisschen Geocaching gucken hier. Okay, ne? Geocaching. Wir müssen wieder zurück zum Geocaching. Eben. Waren wir eigentlich die ganze Zeit? Kriegen bestimmt böse Kritiken für diese Folge. Pass mal auf. So. Aber es macht nichts. Wir machen ja bald die nächste. Die beste Kritik kann sein, sinnloses Gequatsche, aber ich habe mich köstlich amüsiert. Na, ein bisschen Geocaching müssen wir haben. Taschenlampen. Oh Gott. Jetzt. Ja, es kam letztens wieder so ein Gespräch. Das muss ich glaube, das sollten wir immer wieder mal einschauen, so jede fünfte Folge, weil ich immer nicht weiß, worüber die da eigentlich diskutieren bei Facebook und Co. Es ist immer wieder das gleiche. Phoenix, zwei Brüder und China. Das sind so die drei Großen. Also China jetzt natürlich... Wie China, Marke, China ist ein Land. Irgend so eine China-Bombe. Ja. Diese komischen Teile, die du für 4,95 inklusive Versand geschickt kriegst. Nee, Magnite, hast du noch vergessen. Ja, aber die sind so ein bisschen, glaube ich, mittlerweile... Ja, nö. Ja, von früher, Magnite, da kannst du nur noch ein Schwein wieder schlagen. Also kann man auch dazu zählen. Was sind da so die Großen? Und dann wird da sofort losdiskutiert. Und dann werden da die Lumen und die Helligkeit... Du musst ja erst mal fragen. Die Frage ist ja grundsätzlich so, ich bin neu beim Cachen. Was möchte jetzt mal zum Nachtcache gehen? Sagt er gar nicht, ich bin neu beim Cachen und möchte jetzt eine Taschenlampe haben. Wer hat die längste, genau. Und dann, welche könnt ihr mir empfehlen? Das ist in etwa so, wie ich habe jetzt den Führerschein, welches Auto könnt ihr mir empfehlen? Ja. So ist die Frage. Ja. Deswegen möchte ich das alle 5 Folgen mal anmerken, wenn ihr sowas habt. bevor ihr losdiskutiert, frag doch erstmal, was er damit machen will. Mein Gott, wenn der im Jahr 3 Nachtcaches machen will, dann braucht er keine 500 Euro Taschenlampe. Die muss nicht fokussieren können und auch keine Löcher an den Wald brennen. Ja, da gab es doch diese fette da, X21 oder was? Mhm. Doch, mit genau, mit 21 Leuten. Ja, vorne, ja. Ja, blind warst. Genau, die macht man an und dann stellt man überrascht fest, dass man keinen einzigen Reflektor findet, weil die einfach schlicht und ergreifend überstrahlt werden. Ja, das Spektrum ist aber auch groß zwischen einer Kurbellampe und dieser X21. Ja, aber du musst mal die Argumente teilweise lesen. Also erstmal die Helligkeit, die ist schon mal gleich gar nicht unbedingt das Wichtigste. Viel wichtiger wäre, will man fokussieren können oder nicht? Das ist schon mal so eine erste Frage, die finde ich viel entscheidender. Ja. Viele kannst du einfach gar nicht fokussieren. Und das halte ich schon mal für. Für mich ist die Frage, wie lange hält das Akku? Das ist für mich die zweite Frage, warum man diese Frage stellt, weil läufst du die ganze Nacht da mit Licht durch den Wald? Ja, also wenn so eine Akkuladung nur 2 Stunden hält? Ja, selbst dann komme ich locker aus, weil ich habe das Licht aus. Ich sehe doch was im Dunkeln noch. Nee. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du in völliger Dunkelheit langläufst. Ja, aber sicher. Da hast du entweder eine Kopflampe auf? Nee, ich bleib 2 Minuten stehen und dann kann ich wieder gucken. Okay. Was macht ihr denn da im Dunkeln? Habt ihr einen Sack über dem Kopf oder was? Ich muss da echt Defizite haben. Ich sehe da nichts. Nee, also es scheint kein Mond, es ist dunkel im Flug. Gehst du hin? Oder sind das so Stadtcaches? Guck mal, es kommt schon. Fokus birgt auch Nachteile wegen Mechanik. Ja! Und auch Vorteile, weil ich fokussieren kann. Das ist ja eben die Frage, was will ich? Was habt ihr für eine Leuchte? Lampe? Taschenlampe? Das China-Teil. Aber da kommt die nächste die Frage, mit welchen Akkus? Mit normalen, die man hier kaufen kann? Nicht die großen 16, nein, die ganz normal und mit Fokus. Also alles diese 2A oder 3A. Genau. 2A, glaube ich. Ich wusste es, es dauert keine 10 Sekunden. Ich habe es extra mal nicht angesprochen. Ich wusste es, dauert keine 10 Sekunden, bis es kommt. Auf jeden Fall 18,650. Ich wusste einfach, dass das kommen muss und frag mich immer, leck mich am Arsch, was soll ich mit diesen Drecksakkus, die scheißteuer sind, für die ich kein Ladegerät habe und in der Tasche habe ich irgendwie 28 AA-Batterien, die ich sowieso für alle anderen Geräte brauche. Dann hast du ein Defizit. Ich habe ein Ladegerät, das gab es zur Leuchte dazu und dieses 18650 Akku. Was will ich denn damit? Ja, meine Taschenlampe hält bei voller Leistung 6 Stunden. Ja. Und wenn ich sie runterdimme, hält sie 8. Beide hält für den ganzen Nachtcache, das reicht mir. Weil ich bin den ersten Nachtcache, den ich gemacht habe, bin ich mit einer Frau angegangen und da hatte ich so eine kleine Warta 0815. Warta Volkssturm, oder? Mhm. Und die ließ dann langsam so auf dem Rückweg nach und dann musstest du dich auch um die Frau kümmern. Der wurde langsam mulmig. Und ich komme jetzt deswegen nicht mehr zum Nachtcache. Weil nachts im Wald Geräusche. Ja. Ja. Und du hörst ja immer so, Kescher von Wildschwein gefressen oder hier plötzlich, es gibt jetzt wieder Wölfe. Ja, ja, genau. Deswegen ist die nächste Frage, welches Messer nimmst du denn mit? Die stehen alle im Wald und warten auf mich. Mein Gott, ich verstehe nicht, kann man nicht einfach das Licht ausmachen, ein Stück durch den Wald laufen? Das geht auch ohne Licht. Es ist immer Restlicht da. Also sorry, nee. Ich muss doch nicht ernsthaft 6 Stunden durchgehen, meine Taschenlampe anhaben. Ja, du brauchst ja auch eine Taschenlampe, um legale Lost Places zu becachen. Ja. Und da geht dir meistens die Elektronik nicht mehr, wenn du drin bist. Da ist ja dunkel. Ja. Und dann musst du dann 6 Stunden Lichter. Ist klar. Ja. Warum gehst du denn nicht gleich mal Tag los? Du brauchst die Taschenlampe nicht. Jörg, es hat doch nicht jeder 10.000 Pfunde wie du. Ja, ich häng da so weit zurück. Ich finde die nicht sofort. Damit wenig zu tun. Aber es ist schon wieder einmal 18,650, immer 6,50. Nee. Habe ich ausprobiert, kannst du behalten. Ich kaufe mir nicht das 45. Ladegerät. Das macht auch keinen Sinn. Ich habe eine P14 von LED, Lenzer oder wie die heißen? Nee, Phoenix. Nee, zwei Brüder. Zwei Brüder ist Lenzer. Und selbst die ist schon viel zu hell. Die habe ich auch nur genommen, weil die einen kleiner hat AAA. Und AAA will nur AA-Batterien haben. Die habe ich sowieso dabei. Ich glaube, du kannst natürlich auch rum so die Frage stellen, möchtest du jetzt aus China oder möchtest du 2 Brüder? Tja. Wieso? Die anderen sind auch noch da, Phoenix. Kommen die nicht auch aus China? Weiß ich nicht, aber das ist zum Beispiel, die nimmt Heike immer. Ich habe noch diese alte, kleine Phoenix LD20. Das ist ja eine sehr kleine, mit 1 oder 2 AA-Batterien da drin. Die kann zwar nicht fokussieren und hat nur 160 Lumen. Und auch damit haben wir bis jetzt jeden Nachtcache gefunden. Also ich würde sagen, die Frage kannst du gar nicht so einfach beantworten. Weil ich habe nämlich, siehst du, oh Gott, die Erkenntnisse. Für mich ist zum Beispiel auch wichtig, dass der Schalter auf der Taschenlampe ist, weil ich die Taschenlampe ja meistens so in der Hand halte und nicht hinten an diesem Schalter hinten am Ende rumfummeln möchte. Und für andere ist es dann nicht so wichtig. Außerdem gehe ich ja mit einer Kopflampe und mit einer Taschenlampe. Manche gehen nur mit einer Kopflampe los. ich habe am Anfang einen gehabt, der drückte mir irgendwann am Kopf, das ging mir einfach um Keks. Also mittlerweile machen wir tatsächlich das Licht aus und gehen erstmal bis zur nächsten Stelle ohne Licht. Ohne dass wir bis jetzt große Schwierigkeiten dabei haben. Ja, eine Kopflampe ist sehr gut, wenn du so locken möchtest. Ja? Dann hast du ja meistens die Taschenlampe und das Logbuch in der Hand, das ist ein bisschen blöd. Meistens habe ich sogar noch jemanden dabei, der sonst mal leuchten kann. Ja, das ist bei uns dann meistens nicht. Wenn das gefunden ist, ist gefunden. Das, alle wollen alle weg alle. Zum Auto. Ja. Und du stehst dann da und formulierst das Log. Hier läuft mir der China-Bombe los. Wir gehen gar nicht groß nachcachen, ganz ehrlich. Zumindest nicht 6 Stunden lang. Den Bedarf haben wir nicht. Ja, so gute Nachtcaches gibt es nur hier bei uns. Natürlich. Das mag schon sein, aber... DJ UKW, die sind die kleinen. Tröste dich. Mir geht das auch so alles über 2 Stunden. Nee, habe ich keine Lust. Also Nachtcache ja, aber nicht 6 Stunden. Nee, das ist auch viel zu lang. Aber das ist hier tatsächlich, also hier gibt es so eine Art, glaube ich, Wettbewerb, dass also umso länger, umso besser, mit mindestens 78 Stationen und an jeder Station auch 5 Sachen finden. Mhm. Und über Kopf musst du auch noch gucken. Und dann, also das ist, der Witz ist, an sich sind die echt toll gemacht, wirklich, auch mit Elektronik zum Teil, manche auch mechanisch, hast nicht gesehen. Aber manche versuchen wirklich, ihr Lebenswerk in einen Cache zu packen, habe ich das Gefühl. Und da merken sie nicht bei, dass da die Begeisterung für gar nicht so hoch ist, wie man glauben könnte. Das sind nämlich so der Hardcore-Kern, der findet die natürlich toll, was ja auch okay ist. Finde die auch nicht schlecht. Aber ganz viele, die auch mit ganz großen, tollen Worten locken, einfach weil sie sich keinen Ärger machen wollen, wenn du die dann beitriffst und mal mit drüber sprichst, die sagen dir dann auch, nee, ja, eigentlich war dann nach 2 Stunden noch die Luft raus und dann hatte ich auch langsam keine Lust mehr. Keiner lockt das aber ehrlich, weil dann gibt es ja gleich wieder keine Reihe in Hamburg. Ja, stell dir vor, du vergibst keinen Favoriten. Ja, das soll ja schon mal hier entschuldigt worden sein. Wieder in der Wunde. Ja. Ja, habt ihr denn überhaupt viele da unten? Ich weiß gar nicht. Ja, klar. Ja, so klar ist das überhaupt. Doch, wir haben schon auch Nachtcaches. Ja, auch, weil... aber vielleicht nicht so viele wie hier oben. Also bei uns, ich finde das eher, dass es hier oben nachgelassen hat, Nachtcaches. Also früher hatten wir zumindest mengenmäßig mehr hier. Ja, also da war schon auch bei uns eher so ein Hype mal eine Zeit lang mit Nachtcaches. Das ist jetzt, würde ich sagen, auch weniger geworden. Gut, es ist natürlich so, bei neuen, die sind ja, man braucht ja eine Erlaubnis, ja, wenn ich einen Nachtcache legen möchte. Das ist ja jetzt... Ja, okay, ja, klar. So, wenn es eben außerhalb von geschlossenen Ortschaften oder so ist, dann muss ich eben die Erlaubnis vorlegen. Ja, okay. Also was hier ein bisschen fehlte, war so das Mittelding. Es gab nur diese 6 Stunden extrem oder Leuchte und da hinten ist er. Dazwischen fehlte mir so ein bisschen. So ein Kindernachtcash fehlt. Außerdem nennt das nicht mal anspruchsvoll. Ich nenne das völlig übertrieben. Also irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ja, in der Mitte. Ja, aber anspruchsvoll finde ich immer schwierig. Was ist wirklich anspruchsvoll? 6 Stunden Nachtcache frei, manchmal ist das anspruchsvoll, geht es dann nur noch darum, es einfach auf die Spitze zu treiben. Nicht, dass ich die nicht haben will, also nicht falsch verstehen. Nur, wenn nur solche gelegt werden, frei, wie man also, was macht ihr gut, da? Gut, 6 Stunden ist jetzt auch eine Ansage, aber. Ja, ist aber auch nicht so selten hier oben. Also es gibt auch Nachtcache, da läufst du über, sagen wir mal, über 8 Kilometer. Und das ist dann schon alleine von der Laufstrecke schon sehr anspruchsvoll. Das ist viel, ja. Und ob es dann noch Spaß macht, ist eine andere Sache. Also hier im Chat stand es ja auch mal irgendwie drin, 10 Stationen, 4 Kilometer. Das ist, das kann man so. Ja, die Bullenherde hat das gerade festgelegt. Hier steht das auch. Also ein guter Nachgestaut, 4 Stunden, hat 10 Stationen und 4 Kilometer. Okay, dann wissen wir das jetzt auch, ja. Dann musst du aber ein paar Stationen abbauen, Micha, bei deinen. Ja, das Problem ist auch, dass ich die nicht machen kann, weil Heike da nicht mitkommt, weil sie keinen Bock hat, alle 400 Meter stehen zu bleiben und durchzufrieren. Das ist dann das nächste Problem. Aber maximal 10 Stationen, da würde ich mich drauf einlassen. Aber das ist so, das ist für mich immer wichtig. Nicht noch mehr als 10 Stationen. Ich finde 10 Stationen schon echt viel. Ja, ich finde es immer schlecht, wenn da noch so Rätsel dabei sind. Ne? Also wenn du dann mitten in der Nacht im Wald stehst und plötzlich musst du Blindenschrift erkennen, entziffern und dann ist es Blindenschrift seitenverkehrt. Das geht ja noch, da kann ich ja noch drauf fassen. Noch besser sind so Puzzle, die ich auf den Boden legen muss bei strömendem Regen. Wie soll ich denn diese Station lösen? Ja, das finde ich aber auch. Es kommt, ist sehr witterungsabhängig, ob du einen Nachtcache gut findest oder schlecht. Ja, nee, es liegt doch am Nachtcache, aber wenn der trotzdem okay ist, habe ich ja kein Problem. Ich ziehe mich danach an. Aber wenn ich anfangen muss, irgendwie auf dem Blatt Papier, diese Logikrätsel irgendwie, Gerd hat Eis gegessen im schwarzen Café und dann musst du dann ja aus 7 Sätzen, musst du dir nachher so ein Ding zu aus. Mhm. Und das im Regen. Sorry, dann soll er sich nicht fragen, warum mein Log nicht positiv ausfällt. Ja, also ich hatte ja auch mal ein DNF-Log hatte ich bekommen bei meinem Nachtcache wegen Nebel. Leider sind die Reflektoren nicht so gut sichtbar. Und an diesem Tag war so Nebel irgendwie okay. 25 Meter Sichtweite. Das war nicht so schön. Aber ich glaube, wir mussten, hatten da so ein Nachtgestell, ist doch hier in der Nähe. Da fummelst du in so ein Loch rum und musst erkennen, was ist das für ein Teil. Ja, und an einer lauen, sowas liebe ich immer ganz besonders. Ja. Und wenn es richtig regnet, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es nicht so viel Spaß macht, als wenn du dabei Vollmond, die Grillen zirpen, ein Lagerfeuer. Ja, das ist dann schon was anderes, kann der ich mir auch vorstellen. Der Jäger hat gerade sein Gewehr scharf gemacht. Der Jäger casht mit dir mit. Ich aber das sollten wir vielleicht doch nochmal machen. Früher war es ja so Nachtcaches. Da bist du so um die Vollmondzeit nicht losgegangen. Nö, das war nie drauf geachtet. Echt nicht? Ja, ganz im Gegenteil. Ich war immer froh, wenn Vollmond war, aber viel angenehmer wollte ich nicht so viel Licht. Ich wusste nicht mal, dass du derzeit gejagt kannst. Das weiß ich bis heute nicht so ganz genau. Ein Jäger setzt sich jetzt nicht nur bei Vollmond hin, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es stattfindet. Und dann gibt es ja so Owner, die das reinschreiben in das Listing und sagen, bitte diesen Cache nicht unbedingt zu dieser Zeit angehen. Und wenn das dann drin steht, dann halte ich mich dran. Echt? Ja, also wenn ich jetzt... machst du nicht? Also wenn jetzt ein Owner zum Beispiel schreiben würde, was weiß ich, geht diesen Cache nicht vor 21 Uhr an, weil dann erst dann ist es da muckelfrei. Meinst du den hier in Hamburg, ja? Ja. Wo es rumgehupt wurde. Ja, dann würde ich mich auch dran halten, auch wenn der Kalender da ist. Das ist eine freiwillige Sache, ein Kalender, denke ich. Ich könnte jetzt sagen, ja, und alle freuen sich und ich kann dir sagen, nö. Ja, dann freuen sich ja trotzdem alle. Dann kriegst du ja morgen wieder auf dem Event in die... Ja, können sie gerne tun, also da kann ich gut mit leben. Also ich finde, das gehört zum Miteinander eines Geocachers auch dazu, dass man auch mal auf die Owner-Wünsche, dass sie auch ein bisschen respektiert, weil der kennt sich im Regelfall da aus. Ja. Und wenn er halt sagt, bei Vollmond nicht, dann kann ich natürlich auch bei Vollmond losgehen und mich freuen, dass nichts passiert, aber im Regelfall verbrenne ich vielleicht so einen Cache. Ja, dann ist es so. Ich weiß nicht, dann kommen wir wieder zu diesen, wie hießen die früher? Was bist du für eine Sau? Ja, da in der Beziehung absolut. Deswegen war ich so froh, als sie diese, wie hießen die denn? Lockbedingungen abgeschafft haben. Weil das Problem wäre ja nicht schlimm, wenn die Owner wirklich sinnvolle Vorgaben machen und an die halte ich mich im Allgemeinen, halte ich mich da auch dran. Und zum Beispiel so ein Beispiel, du sollst erst um 21 Uhr anfangen und ich komme da um 20 Uhr an, dann kann ich auch ein bisschen einschätzen, ob da noch Leute rumlaufen oder nicht, so doof und blind bin ich jetzt auch nicht. Aber wir kommen sonst wieder zu diesen Lockvorschriften, die dann absurd sind, so wie in Winsen, wo ich mir braune Farbe ins Gesicht sprühen sollte und Heil Obama oder ich weiß nicht, was für Müll schreien sollte, wo es einfach absurd wird. Das ist genau das Problem. Und deswegen auch diese Stealth-Modus. Wenn einer einen Cache legt an einer Stelle, wo ganz viel los ist, ja, dann soll er ihn da nicht hinlegen. Total Rekord, genau. Ja, meintest du gerade, ne? Ja, sonst, was? Nee, meinte ich jetzt nicht, aber der hat das, glaube ich, auch nach 21 Uhr. Aber es gibt ja viele. Es gibt ja hier auch von Nora, die einen Kalender haben, wo du dich halt einfach einträgst. Wo dann halt drin steht, bitte, die Teams haben einen Abstand von einer Stunde, ist da vorgegeben. Der Cache dauert in etwa 5 Stunden, also kommen vielleicht 3 Teams durch in der Nacht. Ja, das ist tatsächlich so, da halte ich mich dran. Und zwar nicht, weil es ein Wunsch ist, sondern weil ich verstehen kann, dass Teams von sonst woher kommen, um den zu machen. Und ich denen das nicht versauen möchte, indem ich dazwischen laufe. Das kann ich akzeptieren, ja. Bin ich dazu weich? Bin ich dazu eher schwach? Also ich halte mich, meist versuche ich mich immer dran zu halten. Wenn ein Owner mir sagt, bitte nicht mit mehr als 5 Leuten, gehe ich nicht mit mehr als 5 Leuten dahin. Nee, Moment. Ja, ich versuche mich da auch meistens dran zu halten, solange ich da das als sinnvoll erachte, ja. Ja gut, aber mit brauner Farbe würde ich jetzt nicht sinnvoll erachten. Genau. Ja. Genau. Und deswegen bin ich da sehr eigen und wirklich nur, wenn ich... Es ist auch genau wie zum Beispiel die Walddusche, würde ich niemals loggen, ohne ein Foto gemacht zu haben, obwohl das ist keine Vorschrift mehr, ne? Nee, klar. Logbedingungen gibt es keine mehr. Da gelten auch nicht mehr die alten, ne? Da gab es keinen Granfasern oder sowas, ne? Okay. Da zum Beispiel würde ich nie loggen, ohne ein Bild zu machen. Warst du drunter? Ja, ja. Und? Da habe ich mal 10.000 gemacht. Wie kalt war's? Wie viel Zentimeter? Ja, das war wirklich geil, ja. Aber es war nicht so schlimm. Das war nicht so schlimm. Wir waren den ganzen Tag bei 30 Grad unterwegs. Wir waren echt Gott dankbar, dass wir drunter konnten. Also es war. Wo ist denn der? Weil du, ich habe schon gehört. In Pfalz. Oh ja, Gott. Also der ist Pillepalle zu erreichen. Du parkst 200 Meter vorher. Ne? Ich bin ja dann noch im Winter. Ist das, glaub ich, Winter ist weg, ungeschickt. Winter ist, glaube ich. Auch das ist gut, wenn er durchgefahren ist. Du stellst dich da vor dem Ringschirm, überall Eis. Ja. Nee, sollte dann ja Wasser mitbringen. Wasser mit, ja. Naja, es gibt ja überhaupt keine Lockvorschrift mehr. Eigentlich brauchst du ja nur noch den Cache, der liegt irgendwie 100 Meter weiter oder 50 Meter weiter irgendwie hoch. Der ist auch wirklich lieblos hingeschmissen, ist auch okay, weil der ist halt, damit es den Regeln entspricht. Aber wenn man so ein bisschen, also das Ding ist einfach Kult und so einen ohne Foto zu loggen, ja, weiß ich. Kann man heute nach den Regeln vielleicht machen. Natürlich gibt es keine Log-Vorschriften, aber so ein bisschen Respekt untereinander, das kann man das schon machen. Das ja, aber der, wenn ich zum Cache komme, der irgendwie in die Einkaufsstraße von Hamburg gelegt wurde und ja, den mache ich schon mal gar der, nicht. Der sagt, das ist Dance von uns. Nö, da gehe ich hin und mach den. Wenn das alles ist, ist halt weg. Ja, sorry, dann fehlt der Respekt auch den Cacher gegenüber, da einen hinzulegen. Es muss nicht überall liegen. Ja, meistens liegen die dann auch mit 1-1 Einstufung, weißt du? Nee, 1,5, weil sonst Reviewer ja nachfragt, ob er. Der für Rollstuhlfahrer, ja, ist er vielleicht. Irgendwo. Wer ist denn das denn, ja auch? Nee, geht halt ja wieder nicht. Du darfst ihn ja nicht. Ich kenne den Sinn, den wir da in Lüneburg gemacht haben. Mhm. Welche Uhrzeit soll man den denn bitte schön im Stealth-Modus machen? Okay. Das kann ich dir sagen. Ach so, du hast ihn ja auch kennen. Du kommst ja auch so grob. Aus dem da gibt es ja so ganz spezielle Tage, wo du ihn machen kannst. Ja, einfach irgendeinen gehe ich hin, schubse ihn mit meinem Regenschirm runter, lock den und tue ihn danach wieder rauf. So egal ist mir das an so einer Stelle. Ganz ehrlich, da ist es mir völlig gleich. Das sehe ich auch so. Aber ich würde wahrscheinlich diese Caches nicht machen. Es gibt ja auch genügend Caches, die oben auf so einem Schild liegen, wo man so abbiegt, solche Verkehrsschilder, so Autobahnverkehrsschilder. Ja. Und da musst du an diesen Dingen da hochklettern. Ja, das macht Spaß. Nee, das ist doch total für ein Affe. Ja, ich habe Spaß an dem Hochklettern, das macht mir Spaß. Also denke ich mir immer, da ohne hat er irgendwelche geistigen Defizite. Mitten auf so einem Kreisel kletterst du da hoch. Ja, davon ab, du darfst schon nicht auf den Kreisel, das habe ich mal nachgefragt. Ja, oder in der Nähe. Und dann bist du gerade oben und dann fährt die Polizeistreife vorbei. Was wird die wohl machen? Wird die weiterfahren, wird die anhalten? Ach, ich habe mit der Polizei nicht gut erfahren, wird doch. Da kann man genau sagen, was ich gemacht habe. Ja. Ja, dann fahre ich weiter. Da habe ich aber überhaupt keinen Bock drauf. Wer würde sagen, gut, dann nehmen Sie es mal weg da. Also es gibt so Caches, ich weiß auch nicht. Ja, aber wenn ich das vorher lese, dann mache ich die auch nicht. Aber wenn ich komme doch da hin und weiß doch nicht, was das für ein Cache ist. Also, ist sowas bei euch unten auch? Ja, natürlich, ja. Klar. Hochklettern gibt es überall. Lasst ihr die liegen? Ja, ihr seid rücksichtsvoller als ich. Wir klettern nicht hoch. Nee, auf Verkehrsschildern. Guck mir das an, sagt, nö, ist blöd. Ne? Ja. Ja, mach ich auch. Gut, ich logge die dann aber auch nicht. Vielleicht müsste ich mehr locken, aber dann vergreift man sich ja doch immer im Ton, weil man sich so ärgert. Nee, das versuche ich mittlerweile nicht mehr. Also das ist ganz selten, dass ich mich wirklich so ärgere, dass ich im Log mal deutliche Worte finde. An sich schreibe ich tatsächlich dann, ja, noch kurze Suche gut gefunden. Vielen Dank für den Cashpunkt. Ja, aber ich würde jetzt, weißt du, ich bin ja dahin unterwegs, sehe, der liegt an einer bescheuerten Stelle. Ich suche ihn gar nicht. Also wenn ich ihn suchen würde, nicht gefunden, würde ich ja loggen. Ich suche ihn gar nicht, sondern fahre weg und denke, was ist der ohne für eine Frucht. Ja, wenn ich da jetzt eine Note zu schreiben würde. Ja, aber hast du den in Lüneburg da zum Beispiel gemacht, der da, dieser Nano mitten in der Stadt? Nö. Nanos ist generell ein Problem. Ja, aber jetzt weiß ich ja vor nicht. Jetzt weiß ich ja vor nicht. Jetzt stehe ich vor dem Ding. Ich lese die Texte ja auch erst, wenn ich da bin. Jetzt sehe ich den da oben sogar gleich. Warum soll ich denn weggehen? Den kann ich doch eben runterschubsen, machen und wieder auflegen. Dann taucht er nie wieder auf der Karte auf. wenn du dir noch Ignore setzt, um den nicht normal auf der Liste zu haben. Da verarschen die dich auch noch mit. Jetzt habe ich einen, der wurde dann archiviert, dann habe ich ihn von der Ignore-Liste wieder runtergenommen. Warum sollte ich archivierte auf der Ignore-Liste da? Jetzt hat er den wieder rausgeholt und heute bin ich genau an den geraten. Oh. Ja, aber das wäre mir auch scheißegal, ob ich den auf Ignore habe oder nicht. Also ich kann durchaus damit leben, dass der Cache offen ist in meiner Homezone. Nee, mich stört auf der Karte. Ich würde ihn entweder, wenn ich ihn auf Ignore habe oder ich mache ihn. Dann kannst du ihn auch so loggen. Das ist der neue Trend. Wie? Einfach locken. Ach so. Wenn es ein neues Logbuch voll, Fotolog. Nee, das ist so eine Sache, das habe ich noch nicht übers Herz gemacht. Also ich möchte die Caches, die ich logge, tatsächlich gemacht haben. Ich muss nicht bei jedem Klettercache oben gewesen sein und ich muss auch nicht bei irgendwelchen Tauchcache unten gewesen sein, aber ich muss zumindest mal dabei gewesen sein und irgendetwas dazu beigetragen haben. So ein Tauchcache ist auch nochmal, das reizt mich. So was, ein Tauchcache? Ja, nicht so tief, sondern so, wo du auch noch so mit Luft hinkommst. Ja, Luft ist allgemein von Vorteil. Also nicht mit einer Tauchflasche, sondern einfach mal Luft anhalten. Ja, hier im Maschener See gibt es einen. Wo du hinkommst, aber nicht wieder zurück. Ja, mir nützt das eh nichts, weil ich komme da zwar runter, aber ich sehe nichts ohne Brille. Also, so. Dafür hast du ja mich. Ja, den können wir mal ins Auge fassen. Den können wir machen. Aber erst wenn warm ist, ne? Ich bin so eine kleine Frostfäule. Ja, wieder so. Ne? Noch so eine Quitte hier und dann. Das soll ich mich auch nochmal ein. Noch so eine Quitte aus dem Bauchnabel und dann geht's los. Ich kenne aber tauchmäßig auch kaum welche, die ohne Material gehen. Ja, eine Badehose hat jeder an. Das ist ja nicht FKK. Ne? Nee, ich meine aber die jetzt wirklich. Aus dem, wo lässt du sonst den Stift? Kennt ihr Tauchcaches? In Bayern gibt es einige in aber so, Seen. Die man ohne Flasche machen kann? Keine Ahnung, also ich glaube, die sind meistens mit Flasche. Oder? Ja. Ich meine, hier gibt es auch nur ein oder zwei. Hier gibt es zwei ohne Flasche. Ja, zwei okay. Stück, das war's aber auch. Und das sind schon viele für unsere Verhältnisse hier. Ja. Weil das ohne Flasche ist echt selten. Ja. Ja. Müssen wir mal fragen, wie viele Taucher es gibt, die auch gleichzeitig Geocacher sind. Da gibt es scheinbar einige, so zum Beispiel Pixel und seine Ulrock. Ich habe gerade das Bild von mir. Nackt, tauchen, wo lässt du den Stift? Ja. An die Hände geht nicht. Das Unterschreiben wird auch schwieriger, und das stimmt. Was, da brauchst du einen Wasserstift, ne? Naja, okay. Nee, es gibt hier, wir haben hier auch ein paar Tauchcaches, das weiß ich. Sind die schlimmer gestern oder? Nee, die sind uns weggeschlafen jetzt. Ich habe jetzt zu Tode geredet. Die schlemmen hier. Die sind immer noch geschockt, weil wir beide die Mützen aufhaben. Drei Kreuz, dass die Mütze nicht. Ich lese gerade, da ist gerade ein Link, www.augsburgerallgemeine.de mit Jagd auf Wildschweine mit Nachtsichtgerät. Das heißt, die Jäger gehen mit Nachtsichtgerät los auf Wildschweinjagd. Ich kann mich entsinnen, als ich bei der Bundeswehr war, hatten wir auch Nachtsichtgeräte. Da kann der bis zur Erblindung führen, wenn dir da einer reinleuchtet. Stell dir vor, der Jäger guckt da so um den Baum rum und du stehst da mit deiner China-Bombe und leuchtest immer genau in sein Nachtsichtgerät rein. Tja, wer ist denn dann schuld? Kriegst du dann Ärger? Ich weiß es gar nicht. Ja, überleg dir das mal. Also das wenn das richtiges Nachtsichtgerät ist, dann ist das wirklich nicht ungefährlich, wenn da reingeleuchtet wird. Ja, aber du versuchst ihn ja nicht zu blenden. Nee, aber tust es dann. Tust du es wirklich? Wenn du nachtcachen willst und der Jäger sitzt auf dem Stand, leuchtest du dann nochmal den Stand an, ob da tatsächlich einer drauf ist, oder ignorierst du den? Also, falls da jemand ist, würde ich eher zu weniger Licht tendieren und in die andere Richtung. Ich habe die meistens aus. Wenn ich wissen, ob da oben ist, dann leuchte ich da hoch. Das ist mir völlig gleichgültig. Das ist Körperverletzung. Ja, ich weiß auch nicht, dass der ein Nachtsichtgerät auf hat. Das können wir mal anwaltstechnisch diskutieren. Ja, ein Anwalt im Chat, der das dann alles... Wieso, genau, der Jäger muss gern aber können. Den Bereich kennzeichnen, in dem er jagt. Allgemeine Versicherungspflichten. Ja, das habe ich auch schon mal erlebt. Ich stand auf dem Waldparkplatz und plötzlich kam das rund um mich wie in so einem schlechten amerikanischen Film. Überall Autos hier, alle bewaffnet, und haben dann ihre Schilder aufgestellt. Ja, da stehst du aber schon mittendrin. Dennis war mal Leo 2-Fahrer? Alter Schwede. Was haben wir da für komische... Was haben wir für coole Leute? Ich überlege mir gerade, wenn so ein Nachtcache mit so einem Leo 2 machst, das wäre doch was Cooles. Das ist auch das schön was, ja. Auch über Tag brauchst du endlich mehr Weg. Keine Reflektoren gefunden, aber das Final gut überrollt. Ja, Probleme jetzt. Ja, wir schweifen schon wieder ewig ab. Ich glaube, wir schweifen, ja, irgendwie... Das hatten wir das letzte. Wir hatten die Taschenlampe. Vielleicht machen wir an der Stelle auch wieder einen Break. Dann haben wir noch ein paar Themen fürs nächste Mal. Jetzt haben wir euch viel zu wenig hier. So. Jetzt ja, könnt ihr mal. Was hätten wir euch erzählen sollen? Also. Ja, vor allem, also, wenn vier Leute gleichzeitig reden, wird es ja dann auch unübersichtlich. Wir versuchen dann auch zu schweigen. Ja. Oh. Das fehlt uns echt. Und wir nehmen dann noch ein Quittenlikör. Ja. Na, also auf jeden Fall habe ich ja gesehen, dass ihr heute in Hamburg wart, in dem Museum. Ja. Bei den Miniaturen. Genau. Das hört sich immer noch cool an. Wie ist das Ding jetzt? Kleine Welten heißt es, glaube ich. Ja, im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Wo ist denn das überhaupt? Das Hauptbahnhof. Ist beim Bahnhof. Beim Hauptbahnhof. Beim Hauptbahnhof. Das ist ein Museum? Ja. Ja. Recht groß sogar. Ach. Steht da. Achso, warte mal. Da. Wenn du von uns reinkommst in die Innenstadt, da fährst du ja links vom Hauptbahnhof nach links gegangen, ne? Richtung Hafen. Richtung Hafen, dann links. Genau. Da fährst du immer dran vorbei. So ein weißes Gebäude. Ah, da ist ein Cache drin. Echt? Ja. Ist da ein Cache drin? Ja. Wir haben ihn nicht gefunden. Also wir haben ihn gar nicht gesucht. Den kannst du auch sehr schnell aus Versehen finden. Also dieser Cache der ist echt merkwürdig. Du musst so ein komisches Bild lösen, das habe ich nie verstanden. Und dann gehst du da rein und da ist doch die Kasse und vorher ist so, wo du Sachen abstellen kannst, hier Rucksack und sowas, wenn du möchtest. Nö. Das ist unten im Erdgeschoss, im Keller quasi. Und zwar nach der Kasse. Ja, dann ja. Nach der Kasse? Nach der Kasse. Da könntest du aber, glaube ich, doch hinkommen, ohne dass du rein musst in das Museum. Könnte schon sein, wenn man auch zu dem Restaurant. Stimmt, und genau. Ja. Und da ist tatsächlich in einem Fach, das komplette Fach ist der Cache. Der ist voll mit Sachen. Das ist ein Riesenfach. Mhm. Den Rona gibt es, glaube ich, 3 Jahre nicht mehr oder 4. Die gibt es schon ewig nicht mehr. Und dieses Ding liegt da immer noch. Die Reinigungskräfte, alle müssen das sehen. Kann mir keiner erzählen, dass dieser Cache nicht gesehen wurde. Der lebt immer noch. Das Ding finde ich absolut geil. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wir haben doch hier so einen klugen Chat. Hat nicht einer diesen Cache? Ja, guck mal. Ich guck mal eben nebenbei. Und da wart ihr praktisch bei den Da sehen wir es schon bei den kleinen Welten. Richtig. Unter anderem, ja. Also wegen dieser Ausstellung sind wir dahin. Das ist ein Engländer aus Birmingham, der sich auf sehr kleine Kunstwerke spezialisiert hat, nämlich in Nadelöhren. Cool. Und zwar also wirklich kleine Nadeln, ja, ne? Keine Stopfnadeln oder ähnliches. Und das konnte man auch jeweils immer nur unter einem Mikroskop anschauen. Aber musst du wirklich an das Mikroskop in die Augen ran? Haben sie keinen Monitor oder sowas? Nee, man muss ein Mikroskop. Also die Mikroskope stehen über den Kunstwerken quasi. Und ist das man Brillen geeignet? Ja. Es waren viele mit Brille da, okay. Deswegen muss das funktionieren. Ja, ja. Und das ist toll. Also da ist zum Beispiel so eine komplette Yellow Submarine eingebaut in so ein Nadelöhr mit 4 Beatles, erkennbar. Wenn man den jetzt zum Kescher machen würde, der könnte ja, das wäre schwierig. Könnte man einen geilen Nano legen. Der hätte Nanos, die wären echt was Besonderes, ja. Ja, und es ist auch witzig, wie er das macht, gell? Genau, also er arbeitet irgendwie mit Spinnfäden, also mit Staub und solchen Dingen. Und die verfallen auch nicht, ne? Ich glaube, die halten noch ewig. Ja, er arbeitet dann mit so Kunststoffen drauf, die er da drauf platziert. Ja. Und, er arbeitet immer zwischen 2 Herzschlägen, weil nur da ist es ruhig. Also er kann seinen Puls mittlerweile so runterfahren, dass eben die Zeit größer wird. Er kann den Puls schon quasi wie so einen Presslufthammer benutzen oder sowas, steht da drin. Ja. Also einmal hat er auch leider Alice im Wunderland eingeatmet, ja, dann war sie weg. Dann war sie weg. Wenn wir unseren Puls auch mal so runterfahren könnten. Das wäre ja cool, ja. Das ist unser normaler Ruhepuls. 250. Nee, manchmal nicht, wenn du vor dem Cash stehst. Obwohl, das hört sich ganz spannend. Was kostet das Eintritt eigentlich? Das komplette Museum 10 Euro. Also da waren auch noch ein paar andere spannende Ausstellungen. Oh, eine relativ große Jugendstilausstellung ist da auch noch. Überschaubar. Ja. Hört sich ganz schlecht an. Muss ich mal reingefragt. Das ist ein schönes Museum, war sehr vielseitig. Sehr unterschiedliche Dinge da. Es gab auch noch eine Ausstellung über die Speicherstadt mit alten Fotos. So um 8. Also wie die Speicherstadt vorher aussah. Ja. Also bevor die Speicherstadt gebaut wurde mit alten Häusern und so. Weil damals wurde ja schon mal irgendwie Hafen City gebaut quasi. Genau. Ja, klar. Also ich war da schon mal drin in dem Ding. Deswegen, also durch die Cash. Und weil ich damals auch dachte, man muss rein, um da ranzukommen, habe ich auch bezahlt und habe da auch eine Ausstellung gesehen. Die war allerdings ja, so ein Radio mit Farbe übergossen. Hätte ich jetzt zu Hause beim Renovieren auch gekriegt. Also, das war nicht so mein Geschmack. Ja, okay. Meinst du den Multi, Jörg? Cosmic Garden? Nee. Da gibt's ein. Das ist ein Mystery. Ja gut, dann kann ich natürlich... Jetzt springen uns wieder die englisch sprechenden Hörer ab. Das ist, wie heißt für das ausgesprochen? Batterie? Was, Batterie? Nein, Mystery ist doch mal falsch. Ach so. Ich vergesse mal, wie das richtig ausgesprochen ist. Okay. Wie wird das richtig ausgesprochen? Rätselcache. Mystery? Ratehaken. Oder Ratehaken. Ich steige einfach oben auf Ratehaken. Genau. Ich glaube, das habe ich von TJ. Ich sehe gerade, dass der Himbeerger da auch was gelegt hat. Mann und Frau? Nee. Ja, das müsste vor der Bibliothek sein. Ja, da stehen zwei Figuren. Den gibt's den auch nicht mehr. Der lief echt jahrelang noch, obwohl der Owner, den gab es schon ewig nicht mehr. Ich weiß nicht, wer der Owner war. Da war irgendwie so ein Bild, das war auch tierisch breit, das passte nicht ins Listing so richtig. Das war ganz merkwürdig gemacht. Okay. Und dieses Bild musste man dann umsetzen. Mhm. Aber das ist auch schon, da ist schon lange her, dass ich da war. Ja, ich merke gerade, dass ich von einem anderen Museum geredet habe, aber jetzt weiß ich, wo das ist. Okay, da könnte man ja auch mal hinfahren. Obwohl mit Krümel da hinfahren, die kann ja eh nichts erkennen. Die reißt das da noch oben. Das ist wieder klar. Ne? Ja. Ja, ja. Würde ich mal von außen. Es ist geschützt. Ja, du hast doch morgen gleich vor dem. Wann fängt das an, das Event? 18.30 Uhr. 18.30 Uhr, geht bis 21 Uhr. Ja, du, ich habe morgen noch. Nein, das geht länger, das Event. Nur Annika muss um 21 Uhr weg. Oh, gut, dann komme ich. 21 Uhr. Nee, wir wollen ja hören, was gefragt wird dieses Mal. 18.30 Uhr. Ich muss mal sehen, wie wir da hinfahren. Aber ich weiß gar nicht, ob ich im Auto fahre oder ob ich mit dem Zug fahre. Oh Gott, mit dem Zug. Kann ich nicht fahren. Ich fahre mit dem Auto. Mit der S-Bahn, ja. Naja, ich bin so ein Umweltschwein, ich fahre immer mit dem Auto. Ja, aber parken ist da so ein bisschen schwierig. Nicht wahr. Wart ihr denn heute essen? Wir waren heute essen. Ja. In der Speicherstadt? Okay. Ja. Nein, der Laden heißt Schönes Leben. Ich finde, das ist schon mal ein guter Titel. Ja, das sagt mir, wie sagt man das? Ist vor diesem Zollmuseum oder was es da gibt. Ja. Gegenüber. Das kommt mir irgendwie krass. Sehr schönes Ambiente. Zollgründer. Man kann auch so Kleinigkeiten für was weiß ich, Möbel und so Zeug kaufen und. Mhm. Aber vorwiegend ist es ein Restaurant, Café. Ja. Mit sehr gutem Essen. Nicht Oberhafengardine? Die ist ja gerade gesperrt. Abgesoffen gewesen beim Hochwasser. Echt? Ja. Ja. Hat Wasserschaden. Wusste ich gar nicht. Dass die noch steht, ne? Die steht ja richtig schief. Ja, da wundert mich aber, dass die da. Ja, aber irgendwie. Ja, die Flut war. Also, der Sturm war echt ein Witz. Also den hat es hier schlicht nicht gegeben. Aber das Hochwasser war schon extrem. Hier ist Arecibo. Die Arecibo heißt der. Oh, das sieht ja nett aus da, sehe ich gerade. Das gibt es sogar dreimal in Hamburg. Okay, wir waren jetzt nur in dem einen, da war es wirklich schön und ja. Gutes Essen. Also guck mal eben nach, wenn du sowieso da bist. Ja, wo soll ich den jetzt bitte schauen? GCH8BR. Da siehst du mal, wie alt der schon ist. GCH8BR. Arecibo. Achso, oh nein, jetzt habe ich ihn ja voll verspoilert. Ne? Ja, Ach, der liegt da hinten bei dem Museum, weil ja. Der liegt nämlich vorne bei der Markthalle. Vielleicht redest du von. Also, das Fragezeichen selber liegt auf der Markthalle Süd, gegenüber der Deichtorhalle. Das Museum ist auf der anderen Seite. Ja, weil das Museum. Wie gesagt, das wird aber komisch angezeigt. Das hier. Ist ewig hier. Naja, ich ist ein Ratehaken. Dass der jetzt nicht auf seinen Final-Koordinaten angezeigt wird, ist jetzt nicht so überraschend. Logbuch bleibt im Cache, Kugelschreiber bleibt. Ja, da bleibt alles im Cache sein. Und jetzt guck mal nach, wann der Owner das letzte Mal gemeldet war. Erstmal sehen wir da SETI. SETI ist doch wie dieses für extra. Außerirdische Untersuchung, ja. Ja, das ist ja schön. In 2009. Genau, die gibt es seit 4 Jahren jetzt nicht mehr, 5 Jahren jetzt nicht mehr. Hat ein schönes Profilfoto. Wie ich kurz vorm Friseur. Ja, okay. Okay, ja, das war schön. Schön. Aber cool, ne? So lange hält dieser Cache da schon. Ja. Also die müssen das ja wissen und die müssen ihn ja pflegen. Naja, wenn ich ein Museum hätte, wäre ich auch nicht blöd, die würde ich auch liegen lassen. Das lockt den einen oder anderen noch rein, warum nicht? Ja, das, mal gucken, jetzt bin ich gerade wieder weg, wie viele Favoriten? 65 Favoritenpunkte. 65? Mhm. Das ist ganz schön viel. Ja. Der wird bestimmt immer aufgemacht. Letztes Lock am 2.12. Jetzt wahrscheinlich ein paar mehr. Remix, ja. Ah, scheiße. Ja. Aber der Olaf wird nicht böse sein. Der hört uns bestimmt. Nee, das ist gleich. Relativ sicher. Ja, aber jetzt haben wir noch einen Cash verbraten. Ich glaube, jetzt reicht es auch. Wie viele Stunden haben wir jetzt? Wir wollen ja hier übertreiben. Wir sind heute wieder etwas wirr durchgeeiert. Aber ein paar Themen haben wir ja nicht geschafft. Ein paar Worte habt ihr ja gesagt. Ja. Ihr kommt ja nächstes Jahr. Die Box ist auch schon gleich leer hier. Ihr kommt ja nächstes Jahr zum 1.1. wieder. Und dann. Ach so. Ja, nicht? Ich dachte, das machen wir jetzt immer so. Hamburg ist doch schön. Ja. Übrigens haben wir einen Bahnhof. Wir haben auch noch einen. Wir haben auch noch einen. Noch haben wir einen. Ja, ja. Der ist auch noch überirdisch da. Noch auch, ja, genau. Wenn der verlegt wird, dann führt er direkt auf das Gelände von BER. Von wo aus du dann zu der Elbphilharmonie. Da ist also alles gesammelt, sag ich ja. So, ich suche jetzt unser Lied eben raus. Ja, unser Abschluss. Oder ja. Wir singen es selber. Wir können ja auch alle zu viert mal dieses Lied singen. Wir haben da, ja. Das hätten wir vielleicht vorüben müssen, oder? Schön, ja, stimmt schon. Die Hörerschaft wird langsam ein bisschen groß. Das könnte Ärger mit dem Durchsatz geben. Damit werden wir sie bestimmt los. Wo ist denn jetzt hier? Übrigens, sollst du, ich muss es. Mystery, müssen wir sagen. Klingt besser. Mystery. Ja, fang hier noch an, auf Englisch umzusteigen. Ja. Nee, nix ist Google Video Player. Nee, ich und elektronische Medien, ich werde nicht ein. So, jetzt unser Abspann. Ach so, ja. So, muss ich ja erst da ausschalten. Ach, ich habe keine Maus. Jetzt die Maus nicht mehr bewegen. Wo ist die Maus da? Die Maus liegt da. So, da ja. Auflegen. Und da stoppt Broadcast. Ja, ich weiß mal, der sagt mal safe. Ich weiß gar nicht, wo er das hinsaved. Ich komme da jedenfalls nicht ran. Direkt auf den NSA-Server. Gut. Jetzt wird das dagegen gescheckt. War das heute wir, aber das ist ja nicht so gewöhnlich bei uns. So, jetzt muss ich hier noch ausschalten. Noch nehmen wir auf. Und jetzt machen wir Schluss.